Aufnahme schon mal. Das ist ja unser Vorlauf. Wenn wir den live machen, machen wir es wie vorher. Aber eben nicht mehr immer live. Das werden sehr bald erleben alle. Ich werde auch unseren Disclaimer jetzt rausnehmen, weil wir jetzt wieder mal eine andere Version machen. Das wollte ich gerade sagen. Der passt ja so nicht mehr so richtig, oder? Nee, den nehme ich auch raus. Das ist ja jetzt eine neue Variante. Also deswegen, ja, war ja klar, Comeback. Nee, ich sehe das gar nicht als Comeback. Also das ist wieder ein ganz komplett neues Projekt. Das sind zwar die gleichen Leute, wir werden genauso sabbeln, aber nicht mehr Boulevard. Ich finde es total klasse. Ich sitze irgendwie scheiße. Ich sitze genau vor diesem Fernseher. Ja. Und du guckst mich immer an, wenn wir reden. Nee, ich muss ja darauf achten. Ja, und du guckst ja drehst so. Du mal. Nee, drehen ist immer schlecht, das stimmt. Nee, heute, wenn so lange wir live machen, müssen wir es so machen. Das ist dann wie, weißt du, bei so einem Interview, wo du dann auch nicht weißt, mit der Kamera, guckst du in die Kamera oder guckst zum Ansprechpartner. Man muss immer zum Ansprechpartner gucken und niemals in die Kamera. Deswegen habe ich mir ein Headset gekauft. Damit ist das wesentlich geiler. Ja, das könnte ich mir natürlich auch nochmal holen. Das ist aber ein teurer Spaß. Ich weiß, ich habe noch ein paar gesponserte liegen, aber ich glaube, die sind... Wieso können wir ausprobieren? Die werden mit der Qualität leben müssen, die wir liefern. Wie gesagt, ich werde nicht mehr so einen hohen Aufwand treiben, Punkt. Das Geilste ist, dass ich dieses Geblubber und von dem Scheiß. Ja. Das Mikro ist so empfindlich. Da siehst du schon den Nachteil vom empfindlichen Mikro, dass ich tatsächlich ab und zu dieses Tropfen von dem Luftentfeuchter höre. Aber der hört bald auf. Das ist ja, das tropft ja jetzt ab sozusagen. Habe ich eigentlich irgendwo eine Uhr? Das ist mein Zahn. Weißt du? Das ist mein Zahn. Ich glaube, es ist 15 Uhr. Wir haben ja auch gar keinen. Nee, es ist 14:59. Ja, macht ja nichts. Wir haben ja auch gar keinen Bingele-Bingele-Bumm mehr. Das heißt, wir können ja einfach anfangen. Wie? Wir haben keinen Bingele-Bingele-Bumm mehr. Ich mache jetzt schon mal, jetzt sind wir schon mal auf 1000 Mikes, ist jetzt an. Na, den Vorspann spiele ich ja nicht mehr per Hand ein. Den packe ich ja am Ende dann einfach davor. Ja, aber den haben wir ja noch. Ja, der bleibt auch. Das macht aber dann der wie heißt denn das, Auphonic. Selbst das habe ich vergessen. Ah, da Titel soll ich eingeben. Ja, DSM. 70. DSM. 70. Nee, da schreibe ich jetzt Hau mich blau. Hau mich blau. Das ist Kategorie jetzt Elektrik, das ist mir doch egal. Mach einfach Continue, du Affe. Elektrik. Da haben wir auch immer noch nur 3 Stunden. Die Arschgeigen haben das tatsächlich nie hingekriegt, das auf 4 Stunden zu erhöhen. Also das fand ich echt schwach von denen. So, wir müssen jetzt eigentlich überall, glaube ich, zu hören. Wir haben ja sagenhaften Chat, naja, um gut 15 Boah. Uhr. Aber wenn wir das schon live machen, dann machen wir es auch mit Chat, ne? Würde ich sagen. Ja, da wir es ja nicht immer live machen. Oh, also 1000 Lives geht schon mal, alles gut. 100 Leute im Chat. Ah, siehst du, schon sagst, es sind nur noch 97. Stimmt, wir müssen ja immer ein bisschen das Ganze pushen. Man muss ja auch, Werbung ist ganz wichtig. Du, jetzt, wenn du jetzt aber Hau mich blau genommen hast, das Topic im Chat ist noch für dich Wurst. Ja, weiß ich, aber das passe ich jetzt nicht an. Aber gut, aber fangen wir an. Werbung. Haben wir gleich den Punkt, den ich ja schon gesagt habe, den muss ich ja wenigstens mal ansprechen. Falls es überhaupt irgendwem aufgefallen ist, weil so oft werden die Videos ja nicht geguckt, die wir da haben auf der Seite. Die sind nämlich alle weg, die Artikel mit Videos oder die Videos selber zumindest. Warum? Weil YouTube scheiße ist. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Ja, das nervt mich auch, wenn du irgendwas aufrufst. Immer Werbung, ne? Immer Werbung. Ja, und dann gibt es ja auch, du kannst ja die Werbung skippen, aber nicht permanent. Nee, und dann auch manchmal, du musst immer 5 Sekunden, aber trotzdem war, also 5 Sekunden hast du ja Minimum. Ja, aber manchmal läuft es halt auch durch, wenn du zu oft geskippt hast. Ja, genau. Und das finde ich so scheiße, dass mir das echt so auf den Keks ging, dass ich da unsere Sachen gelöscht habe. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal wieder was machen, kommt das auf unsere eigene Seite und dann kann man das da sehen, wie wir das ja mit dem Sack Reis nicht umsonst ausprobiert haben. Wer den noch nicht kennt, war eine Ankündigung zu diesem Podcast. Ja, und er hat langsam geladen. Ich gucke gerade, blättert das eigentlich da? Nee, da muss ich mal nebenbei auch im Auge behalten. Ja, nee, wir wollen aber nicht ganz so auf den Chat achten. Doch, sollte automatisch scrollen. Wenn wir sehen, da schreibt nur keiner was. Die sind ja nur zu dritt. Die können ja mit einer Skat spielen gerade mal. Hey, du meinst 93. Jetzt hat es wieder getropft. Ja, wenn ihr so Tropfen im Hintergrund hört, das ist der Luftentfeuchter, das Mikrofon ist nicht zu empfindlich. Bei guck mal, das scrollt automatisch, du musst gar nichts machen, es scrollt automatisch, ja. Siehst du? Ja, ich sehe schon. Und Interceptor ist auch schon wieder gut am ja, und Paulettenpapier merkt das auch schon. Das muss ich mal erwähnen, wir wollen nicht so viel auf den Chat eingehen, aber das muss ich trotzdem erwähnen, weil wenn für uns einer da die ganze Shownote schreibt, das finde ich immer wieder faszinierend, weil das ist nämlich so ein zweiter Punkt, wenn wir nicht live machen, wird es auch nur noch sehr eingedampfte Shownotes geben. Man könnte es auch alles noch einfach auf den Punkt bringen. Wir setzen uns jetzt irgendwie schätzungsweise einmal im Monat hin, vielleicht auch mal nur alle 2 Monate, werden wir sehen, wie es läuft. Das stellen wir für alle bereit. Das bereiten wir auch akustisch auf. Das ist wichtig, finde ich. Und das war es dann aber auch. Ja. Da gibt es einen RSS-Feed und es gibt einen iTunes. Den RSS-Feed steuern wir selber. Da werden wir sehr gut aufpassen, dass das immer da drin erscheint. iTunes macht das ja selber, da haben wir nur keinen Einfluss, falls es mal nicht klappt. Und das war's dann aber auch. Das über Twitter geht das meistens auch mit raus, aber das verspreche ich nicht. Facebook habe ich nicht mal mehr einen Account. Da muss ich es ja händisch reinschmeißen, aber ich mache das. Nee, du glaube ich, du kannst dich, glaube ich, auf unserer Seite, ja, du hast ja Adminrechte. Ja. Ich glaube, du kannst da die Verknüpfung zu Facebook selber herstellen, auf deinen Namen. Und dann ja, muss man ausprobieren. Vielleicht kriegen wir es auch darüber hin. Aber das versprechen wir zumindest mal nicht. Okay. Da kannst du nur eins, da kannst du nur die Seite oder die Gruppe nehmen. Ja, okay. Facebook ist ein schwieriges Thema gerade für mich. Kommen wir ja auch noch zu, ja. Aber also ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich werde da keinen Account mehr anmelden. Das ist mir alles zu blöd. Wer da schön findet, dem will ich das auch gar nicht nehmen. Aber ich fand das, ich habe immer das Gefühl, ich bin in der Sonderschule oder Behindertenheim oder sowas. Nee, gar nicht wahr. Die sind eigentlich intelligenter. Nee, also für mich war das nicht mehr erträglich. Also, da musst du mal googeln, wie hieß das, der Hager trifft den Nagel oder so, Behindertenbus. Das musst du mal googeln. Das ist so ein kleiner Gag auf, ja, wahrscheinlich läuft der wieder auf YouTube. das muss man machen, der ist wirklich gut. Behindertenbus, der Hager trifft den Nagel oder Häger. Das ist echt geil. Ich befürchte noch, damit beleidige ich noch jeden Behinderten, wenn ich sage, dass der wie bei Facebook ist, ehrlich. Also, nee, also das ist so ein Grund, Facebook, ich will nicht mehr. Also wie gesagt, RSS-Feed, iTunes, Twitter wahrscheinlich auch und das war's. Und vielleicht kommt es auch auf Facebook, aber das garantieren wir nicht. Es kommt nicht auf Facebook. Doch, wenn ich es mache. Ja, das mache ich. Wenn du dran denkst, dann ja, aber verlasst euch nur auf den RSS-Feed. Das ist das einzig wahre, sichere. Ja, außerdem sind wir ja noch in diesem Blogfeed-Generator. Wenn du auf Twitter was postest, ja, kommt es ja irgendwann später. Ja, aber ob die das dann machen, auch da, ich garantiere nur für unseren RSS-Feed. Alles andere kann ich nicht garantieren. Da habe ich ja keine Einflüsse drauf. Ja. Warum wir das machen? Weil es sonst einfach zu viel Arbeit ist. Also wir sind ja gern bereit, hier einen Podcast zu machen, haben wir ja selber auch Spaß dran, den auch aufzubereiten. Das macht zwar Arbeit, aber das hält sich alles noch in Grenzen, das macht auch Spaß. Aber meine Zeit ist halt echt eingeschränkt. Siehst du, Interceptor hat Kargar trifft den Nagel. Ja, mein Video. Ja, das nehmen wir in die Shownotes auf. Heute macht das ja Interceptor, da können wir ja großzügig sagen, das nehmen wir heute alles in die Shownotes auf. Guck mal, der braucht eine Vorabversion für die Shownotes. Von was? Wenn wir das nicht mehr machen sollten, Interceptor, dann machen wir es einfach so, eine Vorabversion. Wir geben dir eine Nachversion oder so. Ja, oder die. Wir wissen ja selber nicht, was wir so reden. Die Shownotes kommen später, das lassen wir. Wir gucken alles mal so, wie es anläuft. Also, wir wollen ja jetzt gerne weitermachen. Da haben wir jetzt, brauche ich jetzt kein Geheimnis mehr von machen. Ob es oder nicht, wir machen es erstmal. Ja. Und dann gucken wir, wie es läuft. Aber es muss halt wenig Arbeit machen, weil es einfach, ich weiß auch nicht, also mir läuft die Zeit im Moment. Ich habe noch nie so viele Zeitprobleme wie dieses Jahr gehabt. Echt, das sind so absurde Züge an. Und ich habe keine Lust mehr, mich mit diesem, wie soll ich das nennen, Bodensatz des Geocaching zu beschäftigen. Das waren zwei schöne Jahre mit dem Boulevard, aber so langsam hat es mir das Cachen echt versaut, mich mit diesen ganzen Schwachköpfen auseinanderzusetzen. Ja, vor allen Dingen, es bringt ja nichts, ne? Du redest und bist vielleicht mit der hehren Vorstellung oder ich auch, dass du irgendwas bewegst, da rangegangen. Ja, aber war gar nichts. Aber da wird sich nichts dran ändern und es zieht einen auf Dauer auch so ein bisschen runter, ja? Deswegen war die Pause auch ganz in Ordnung, für mich auch. Und Meinungen werdet ihr weiterhin hören, aber ganz ehrlich, ob da nun einer, was weiß ich, neben den Cash geschossen hat oder so. Naja, selbst das können wir noch melden, aber die Trolle lassen wir mal raus. Ja. Ich habe auch keine Lust mehr. Wir haben ja hier selbst in Hamburg so den einen oder anderen, weißt du, gerade gutes Beispiel, liegt wieder eine Letterbox, ich fahre auch hin. Die ist auch schön, kann man machen, ist aber eigentlich ein Traddi, in dem du halt stempeln musst. Mhm. Das macht nach den Regeln noch alles korrekt sein. Dann kann ich dir doch so sagen, warum die aber gelegt wurde. Weil jetzt wieder sich welche finden werden, die sagen, ja, das war keine Letterbox. Also für mich ist das auch keine Letterbox. Für mich ist es eine Letterbox, wo ich auch so eine Beschreibung drin habe, wo ich mal nach Text was finden muss. Ja, nach das ist für Orientierung, mich, wenn du so durchgehst. Drei Bäume abzählen, dann links und so. Aber der die gelegt hat, ist wieder so ein Korinthenkacker und weiß genau, was kommt. Und das ist das, was ich Troll nenne. Und genau über das will ich nicht mehr berichten. Das heißt vielleicht noch über die Letterbox, aber nicht mehr über den oder die, der das gemacht hat. Weil das ist doch genau das, was die möchten. Die möchten gerne ihren Namen hören. Egal ob positiv oder negativ. Hauptsache, sie werden genannt. Ja. Das werden wir nicht mehr tun. Sondern uns überhaupt darüber vielleicht lustig machen. Richtig. Aber es war so das beste Beispiel, ernsthaft. Eigentlich ein schön gemachter Cache, der hat richtig Spaß gemacht. Ich bin da gerne hingefahren, der hat wirklich Spaß gemacht. Aber warum macht man das als Letterbox? Es ist einfach, ist doch klar, dass da jetzt irgendwer sich findet, der dagegen anpuppt und dann wird der Troll sich wieder hinstellen und sagen, ja, jetzt machen die mich alle an, dabei habe ich es so gut gemeint. Ja, das ist... Nein, du wolltest einfach nur provozieren. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, du hast... erstmal muss ich darauf eingehen, weil Polettenpapier schreibt, ihr habt im September nicht einen Cash in Zahlen gefunden. Also nicht einen. Ich auch nicht, ja, weil ich ja wie gesagt umgezogen bin. Mir ist es noch nie passiert, dass du über das Netz, egal worüber, irgendjemanden überzeugt hast. Weißt du, du streitest dich, du verplemperst sinnlos Zeit mit irgendwelchen Leuten, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Ja, doch, den kennen wir ja sogar. Ja, oder du kennst ihn und dann versuchst irgendwas zu erklären, aber im Regelfall kennst du die Leute nicht und... Oh. Nee, hat wenig Sinn dann, ne? Nee. Deswegen lass uns, wir werden jetzt themenbezogener werden. Bisschen Boulevard wird da immer mit reinspielen, freche Schnauze sowieso und ein bisschen übertrieben werden. Das haben wir vor, das werden wir jetzt. Aber das Format wird sich schon ein bisschen ändern. Also für die, die jetzt nur Bildzeitung erwarten, die sind dann nicht mehr ganz, also die werden enttäuscht sein, glaube ich. Ja, da gibt es ja dann noch genügend andere Podcasts. Ja, also insofern muss man sich dann halt sein selber rausziehen. Auch das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also für mich war es auch die Rettung, tatsächlich sämtliche Podcasts und Blogs abzuabonnieren. Das ist gar nicht, weil einer davon schlecht wäre, sondern ernsthaft, weil wenn du die abonniert hast, kriegst du diesen ganzen Müll mit und genau das wollte ich nicht mehr. Jetzt habe ich alles abonniert und da geht es mir nicht schlecht bei. Also du meinst den Geocaching-Podcast? Ja. Sonst Ansige höre ich noch, aber Geocaching bin ich tatsächlich bis auf JR komplett raus. Jetzt werden natürlich wieder gleich alle losschreien, aber gerade JR bringt... Ja, aber mit dem war ich noch nie immer einer Meinung, aber ich mag einfach seine Schreibe. Also das kann ich mit Humor nehmen, was er da so schreibt. Ja, JR, na, ich lese schon ab und zu mal was, je nachdem, wie es reinkommt, aber primär ist es tatsächlich JR oder Spike 05, wo ich da mal lande. Die habe ich auch in meinem Feedly drin, dann sehe ich das immer, interessiert mich das, ja, nein, gehe ich auf die Seite. Mhm. Ob ich jetzt der große Kommentator bin, nein. In der Tat geht es mir auch ganz gut. Ich habe mich aus den Foren da komplett zurückgezogen, bin aber leider noch auf Facebook. Wow. Naja, für uns ja ganz gut, dann kannst du da immer, ne? Ja, das ist halt immer so ein Thema. Deswegen habe ich das ja auch mal gepostet. Weißt du, Dose sucht Deckel, die Single-Community für Geocacher auf Facebook. Ich fand's. Da gab es doch aber schon eine ganze Seite von, ne? Ja, die Seite ist aber eingestellt. Aber jetzt überleg mal, Dose sucht Deckel. Denk mal drüber nach. Ja, insgesamt ist das aber das Niveau, was ich da auch erwarte bei Facebook. Also Facebook hat mich wirklich, da habe ich glaube ich nicht eine einzige ansprechende Diskussion geführt. Kannst du auch nicht machen, weißt du? Da sind also sehr viele, wie soll ich sagen, die sich nicht mit dem Hobby auskennen, die dann eine Frage stellen, dann antworten welche, die sich auch nicht damit auskennen. Ja. Und dann kommentierst du vielleicht irgendwo in diesem ganzen Ding vielleicht nochmal was Sinn macht oder du hast einen sinnvollen Kommentar. Ja, da die Kommentare, der geht so unter. Der geht unter, dann kommt der nächste wieder. Ja, vor allem ist alles so wie Stammtisch. Also ich mag ja auch Stammtisch, aber ab und zu macht man ja auch mal eine ernste Diskussion. Ich habe nicht das Gefühl, dass das bei Facebook möglich ist. Also nicht eine, also null. Da ist auch keiner, dem ich, also nee, das ist falsch, nicht keiner, aber was ich in den Diskussionen so erlebt habe, da sind zu wenige, die auch mal ernsthaft den IQ dafür hätten, habe ich manchmal das Gefühl. Also bei manchen, du schreibst ja was, da kommt einer, der dir vielleicht sogar noch ernsthaft antwortet, mit dem du auf das gerne mal diskutieren würdest. Und dann kommen etwa 47 Trolle, also wirklich Flachpfeifen ohne Ende, die dich dann ja auch alle, ich weiß noch, der eine, der sich irgendwo weinerlich, der hat mich entfolgt. Konnte ich gar nicht, weil er hatte mich blockiert. Also das war der Brüller des Jahres, ey. Und genau deswegen will ich mich mit dem ganzen Scheiß auch gar nicht mehr beschäftigen. Also für Facebook empfehle ich euch die, ich glaube, die vorletzte oder die letzte Version des Alternativlos-Podcasts. Ja, grandios, ne? Ja, und mir, genau, was sie da so sagen. Ich hatte nämlich auch mal, als dieses Thema da rauskam, wo du feststellen kannst, wer folgt welcher Partei, und die konntest du dann gleich mal entfolgen. Ja. So, das fing ja an mit, wo du vielleicht so Common-like bist. Okay, wer der NPD folgt, der muss dann, ja, den wirst du vielleicht nicht als Freund haben. Ja. Dann ging das weiter über die AfD bis hin zu der CSU. Oh, wobei ich gerade bei Alternativlos gut finde, dass er auch mal, was ich absolut nachvollziehen kann, immer sagt, du musst doch aber auch mal mit solchen Menschen reden, sonst verstehst du doch gar nicht, was die für ein Problem haben. Das heißt mal, wenn du irgend irgendwas über diesen ganzen Nazi-Scheiß überhaupt sagst, heißt es sofort, ja, das liest du nicht alles durch, den Dreck. Ja, sonst weiß ich doch gar nicht, was die wollen. Ja. Also ich muss doch erstmal begreifen, wie die ticken, bevor ich sie verurteilen kann, muss ich mich doch damit beschäftigen. Wobei, jetzt kommen wir schon wieder vom Cashen weg. Ja, aber das ist ja sowieso so, das ist ja sowieso ein bisschen gemischt. Und das zog ja dann seine Kreise, selbst in Geocaching-Gruppen, wo es dann ja, wo dann Leute entfolgt wurden und das hat mich einfach nur genervt. Genau wie mich diese diese Flüchtlingsproblematik total annervt. Oh, ja. Flüchtling ist bestimmt nicht damit geholfen, dass ihr 5 Millionen Likes da gebt auf irgendwelchen sinnlosen oder selbstverständlichen Kommentaren. Also ich meine, ich war ja stolz auf Deutschland, dass es irgendwann dann so kippte. Wirklich, fand ich wirklich gut. Da war ich das erste Mal, in meinem ganzen Leben, dass ich echt gesagt habe, das finde ich gut aus Deutschland. Nur dieses Geklatsche auf dem Bahnhof, ne? Also sorry, das ist aber genau die Übertreibung in die andere Richtung. Also ich bin auch dafür, die hier willkommen zu heißen und nicht so ein Geschiss zu machen. Die sollen arbeiten dürfen, wenn sie wollen und Ausbildung haben. Was soll denn der ganze Mist? Aber jetzt sich klatschen auf den Bahnhof zu stellen, sorry, das wirkt genauso albern, wie da die anzustecken. Also ist nicht ganz vergleichbar und nicht ganz so schlimm, aber das wirkt für mich auch nicht gerade geistig auf der Höhe. Also sorry, man kann sich hinstellen, mit denen sprechen, damit sie ein gutes Gefühl kriegen, damit sie auch mal sehen, dass sie willkommen sind. Ja, oder sonst wie ihnen helfen, was auch immer. Ja. Oder irgendwo mitarbeiten. Aber ich glaube nicht, dass die wenigsten, die sich da stundenlang auf Facebook darüber kommentieren und irgendwas posten, machen das auch. Weil die in der Kleiderkammer arbeiten oder so, die haben einfach keine Zeit und abends dann noch 3 Millionen Posts dazu lassen. Ich glaube, die meisten von denen waren noch nicht mal in der Nähe von so einem Flüchtlingsheim, wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet, zu fliehen. Also einen haben wir ja, muss ich ja mal erwähnen, der uns die Postkarte geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, weil er das ist, mir so geschrieben hat, aber ich hau ihn jetzt einfach mal eine Pfanne. Kannst du den Nick nehmen? Der halbe Quantum Prostler, der ist ja tatsächlich freiwillig am Helfen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau. Ich glaube, also ehemals Jugoslawien. Ich weiß aber jetzt nicht, was da. Und ich kriege diese Länder immer alle durcheinander. Aber der ist wirklich auf freiwilligen Basis da unten am Helfen. Ja, aber war das nicht über seine Organisation, ohne das jetzt hier zu nennen? Natürlich, aber trotzdem freiwillig gemeldet. Ja, also der macht natürlich ganz andere Stundenzahlen als hier in Deutschland und da kann ich nur einen Hut vorziehen. Natürlich tut er das auch für sich selber, damit er ein gutes Gefühl hat, aber trotzdem ist das, finde ich, ist das Beste, was man machen kann. Nicht labern, nicht sülzen, nicht schreiben. Handeln. Und der handelt. Ich glaube gar nicht, dass er es für sich selber tut. Der hat einfach einfach was erkannt und ist dahin. Ist ja jetzt nicht so, dass er sich das groß ausgebreitet hat. Nein, ich meine das jetzt auch gar nicht negativ mit für sich selber tun. Aber letztendlich ist natürlich jeder Mensch ein Egoist. Also, das heißt, egal, auch wenn ich was Gutes tue, habe ich natürlich auch was davon, weil ich fühle mich gut danach. Das meinte ich jetzt mit sich selber. Okay. Also das gibt einem ja selber auch mal das Gefühl, man hat wenigstens mal geholfen. Also, es ist ja ein doppeltes Plus. Also ich sehe das gar nicht negativ. Das Egoismus ist mir sowieso immer viel zu negativ belegt. Jeder Mensch ist Egoist. So. Selbst wenn ich was Gutes tue, habe ich da auch was von, sonst würde ich es nicht tun. Denn ich freue mich darüber, dass ich mal was Gutes tun konnte. Er erinnert mich so ein bisschen an den Falco-Klassiker. Was? An den Falco. Kennst du nicht noch den österreichischen Sänger? Ja. Jeder Mensch ist irgendwie Egoist oder so. Oh Mann, Egoist hieß das sogar. Falco-Lieder. Also Falco, das war... Ich nicht mal, glaube ich. Naja, okay, gut, haben wir wir haben jetzt einen ausschweifenden Vorspann eigentlich wie immer, wir haben also eine Viertelstunde, guck mal, kein Technikgehampel heute, sondern heute reden wir wirres Zeug. Du, ich finde diese Notizen auch total übersichtlich, entspannt, nicht 3 Millionen Verlinkungen drin. Ich habe ja gar keine Notizen bisher. Ja, diese, die wir hier drinnen stehen auf haben. Auf den Vorspann da, ja. Ich klicke nämlich gerade mal wieder mal unsere Live-Geschichte hier in den Vordergrund, damit ich das wenigstens ein bisschen im Auge behalte. Weil jetzt pass auf, der Riesenübergang. Einer von unseren Chattern, die Wallis, habe ich auf dem Event getroffen. Boah, nein! Ist das ein Übergang? Ja, Wahnsinn! Da, wo wir doch zufällig heute über Events sprechen wollen, Mensch. Auf welchen denn? Ja, da geht's wieder los. Hey, tippitappituppi, nicht. Wo Token, du wandern warst. Token, Mario, Laser, Taumel. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt. TTT. Genau, irgendwas mit Token. TTT, ja, Token, Taumel. Was noch? Natürlich. Schreib das. Trolle. Weiß er auch nicht mehr. Also es war auf jeden Fall in Lauenbrück. Token-Tauschtaumel. Wie heißt das in der Geestach? Lauenbrück oder Lauenburg? Lauenburg. Dann ist das Lauenburg. Wunderschöner Ort, habe ich ja festgestellt. Also wirklich. Wir saßen oben an der Elbe. Jetzt, wo das Atomkraftwerk weg ist, oder die... ist war das schön. Da? Ja, bei Geestach. Ja, bei Geestach, aber das ist auch noch ein Stück weiter Lauenburg. Ja, aber das ist ja nicht... warte mal... Zwischen von Geestath nach rechts fahren an der Elbe lang kommst du nach Lauenburg. Ja, genau. Ja, und von Geestath nach rechts fahren kommst du auch zum Atomkraftwerk. Ah, wusste ich nicht. Das war mir gar nicht. Das ist die Ecke, ist zu weit für mich. Geestath war noch so, das kannte ich gerade noch und dahinter, das war für mich so. Also Geestath ist Arsch der Welt und dahinter war dann das Event noch. Also das merkst du auch, wenn du hinfährst. Ich bin mit dem Motorrad gefahren, das war schon echt eine Tour. Ist das nicht da, wo die Brücke ist, Lauenburg? Ja. Ja, okay. Tolle Brücke über die Elbe. Also das ist wirklich, ich finde den Ort schön. Also oben an dem Café, wo wir das Event hatten, hattest du jetzt auch noch einen Blick über die Elbe. Wobei das Café selber, fand ich, war mir nach 10 Minuten unsympathisch. Ich saß da, war eine halbe Stunde zu früh und dann kam die Bedienung. Ich habe erstmal ein Stück Torte nehmen müssen. Einer muss sich ja aufopfern. Ja, muss weg, ne? Und die 3 oder 4 Bedienungen saßen dann hinten in der Ecke und lästerten die ganze Zeit ununterbrochen keinen Witz über Flüchtlinge ab. Wo ich so dachte, ihr 4 Schlampen, weißt du, ihr sitzt mit eurem fetten Arsch hier im Café, ne? Und ja, dann müssen wir sehen, es bald kalt wird, dann gehen die freiwillig zurück. Wo ich so dachte, ich wünsche euch mal eine Woche im Kriegsgebiet zu sitzen. Ach, einen Tag, das reicht. Ehrlich, oh, das, euch oh, wäre da bald gegangen, echt. Du kannst ja nur einen Tag an der Österreich, an der Quatsch, an der ungarischen Grenze. Ja, oh, ich fand das so, boah, ey. 4? So aber da ist auch dieses Fette, die, die meisten Torte fressen sie selber. Sorry, nichts gegen Dicke, aber in dem Fall, ich muss ja irgendwas finden, womit ich die bepöbeln kann. Ja. Also das fand ich. Oh. Aber da ist, ich glaube, auch ein großes Lager in der Nähe, ne? Da ist. Das, aber das, ey, wir das haben, Problem wir haben an Laum. 3 Kilometer Luftlinie. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. 5000 kommen da hin oder ja, so. Ja. Also dann müsste ich jetzt auch schon hier mit Mistforken die Gegend laufen, wenn es danach ginge. Ist übrigens auch gar nicht, so clever, die alle zusammenzulegen. Nee, dann, das ist wieder. Dezentralisierung ist ja, hat man ja nicht gelernt. Wir haben ja hier Sandbeck. Das ist ja das Russen-Ghetto. Ja. Und das ist wirklich schlimm. Da kannst du nicht, also da ist es heikel, alleine reinzugehen. Also die kennen es hier eigentlich. Und jetzt bauen sie da hinten genau das Gleiche auf. Wobei, das wären so Holzhäuser. Ich glaube, das wird mehr so eine Übergangs-Lösung. Also das glaube ich ja, nicht, dass also es bleibt. Die meisten sagen ja auch, wir würden auch gerne wieder zurückgehen, wenn ihr das da unten mal in den Griff bekommt. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich die Politik jetzt verfolge, also. Es gab einen guten Beitrag auf ARD, also ich kann auch nicht mehr nachvollziehen, wer jetzt der Böse ist. Jetzt nee, momentan ist es gerade wieder Assad, vor einem halben Jahr war es dann nicht, also davor war es wieder egal. Ich würde den sogar, ich hätte eine Wohnung, da würde ich sofort, also da würde ich 3 Stück reinlassen, wenn ich dafür meinen deutschen Mieter, der jetzt, ist ja kein Spruch, der sie mit abgegammeltem Fuß zur Notaufnahme, nee, ist kein Witz. Diese Bilder, übrigens haben sie auch nichts zu trinken rausbekommen bei dem Event. Ja, wie war das Event denn jetzt? Weil wir Events ist ja, genau, wir sind immer noch beim Cash. Genau, wir kommen immer in die politische Ecke, weil Events ist ja eins der Themen für heute. Ja, das war von Laser Mario. Mario Kahn. Mario Kahn Laser. Sucht danach, wenn ihr ihn braucht. Ist da noch nie jemand auf diesen Begriff Super Mario gekommen? Doch, ich glaube ja. Ich glaube, es war auch jetzt sein 3. Geburtstag oder 2. oder 3. Geburtstag und deswegen hat er das, glaube ich, veranstaltet. Und das war keine Werbeveranstaltung. Das fand ich zum Beispiel, ich mag den ja. Wir kennen ihn ja nur, ich kenne ihn noch früher als du. Ich kenne ihn also wirklich ziemlich am Anfang, als er angefangen hat, da war er noch, glaube ich, am Aufbau seines Geschäfts. Da hatte ich schon mal so ein paar Sachen damals für unsere Gäste, als ich das mit Marco gemacht habe, bei ihm gekauft. Und da, ich fand ihn damals schon, der war immer bemüht für seinen Laden, ohne dass das so nervig wurde, weißt du, ohne dass er dir was aufdrängen wollte oder dass er dich beschubsen wollte, sondern der fragte auch Werbung im Podcast, fragte er mal, kann man bei euch Werbung vielleicht auch schon? Ich sage, nö, wollen wir nicht so gerne. Und dann war das Thema auch erledigt. Also das war, fand ich sehr positiv. Und da hatte ich von ihm was gekauft. Und hatte das nicht ganz so gut bewertet, um das mal so zu sagen. Sondern halt ehrlich, ich finde das immer noch Plastikkram. Das sieht immer so lange geil aus, bis ich es anfasse. Dann find, das ist ja eine Geschmackssache. Deswegen kann man das auch nicht diskutieren, sondern es ist einfach persönliches Gefühl. In dem Moment, wo ich das anfasse, verliert das für mich jeden Wert, weil es ist und bleibt Plastik. Ja, das ist aber auch so eine Haptik-Geschichte. Ich trinke zum Beispiel gerne Wasser aus Glasflaschen und nicht aus Plastikflaschen. Das, ne, also wenn du die so darstellst, sieht ja auch gut aus. Aber so ähnlich ist das halt auch, aber es hat halt genügend Leute, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, der kam bei uns im Podcast auch, also wir hatten das ja auch irgendwie mal fast ziemlich zerrissen, ne? So ein bisschen diese Tokenplastik. Ja, das ist uns nicht so gefühlt. Aber er sagte auch, das fand ich ganz spannend, deswegen sei er ist aber auch jetzt keiner, der dann jetzt beleidigt ist und nicht mit mir reden würde, ganz im Gegenteil, wir haben uns so lange unterhalten. Er sagte auch, er war damals echt ganz heblich und aufgeregt. Wir waren damals der erste Podcast, in dem er überhaupt genannt wurde. Oh. Das war für ihn dann völlig neu. Also wir haben sozusagen die erste Werbung für ihn gemacht. Obwohl das, glaube ich, auch schon wieder ein anderer Podcast von sich behauptet hat, hörte ich so. Ja. Ich sage jetzt nicht welcher, ich lasse es gleich sein. Aber er sagte, er hat erst gedacht, oh, die haben mich jetzt so zerrissen, hat dann aber selbst gemerkt, das ist eigentlich scheißegal. Er hat trotzdem Klicks ohne Ende bekommen. Was ich ihm nämlich auch gesagt habe, ist eigentlich völlig egal, ob du positiv oder negativ genannt wirst. Hauptsächlich Leute hören deinen Namen, dann wollen die sich eh eine eigene Meinung bilden. Wenn ich das dann gesagt habe, sag ich, hast du nochmal 20 mehr, die alleine, um mir zu zeigen, dass ich Unrecht habe, nochmal gucken. Und er sagte auch, ja, nee, hat er auch nicht. Hat am Anfang, hat ihn das so ein bisschen, da wusste er nicht so mit umzugehen, dass wir ihn jetzt nicht so positiv da erwähnt haben. Hat dann aber gemerkt, Chidi Gall, Hauptsache er wird genannt, das reicht schon. Also ja. der hat ja jetzt auch, also seine Stammkundschaft, ich glaube, der jetzt braucht auch nicht mehr Großwerbung, also zumindest nicht im Cashen. Ja, ich meine, Jetons beim Roulette sind auch aus Plastik. Plastik hört sich auch immer so schlecht an. Sagen wir mal Kunststoff, das hört sich ein bisschen, Kunststoff hört sich besser an als Plastik. Plastik ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen negativ besetzt, weil du beim Plastik immer zu Plastikmüll kommst. Ja, aber während das Kunststoff ist für mich das, was mir auch immer rausrutscht, wenn ich so einen Token hatte. Ja. Ohne dass ich das böse meine. Dieses Event fand ich. Was hat er denn gemacht? Jetzt ist mal, lass uns genau. Einfach sitzen, quatschen, mehr war da nicht. Also das war wirklich alles. Der hat da keine große Aufführung mehr. Es wurde, glaube ich, noch der schönste Token oder so gesucht. Das habe ich aber nicht so nur am Rande mitgekriegt. Ich war jetzt aber auch nur 2 Stunden da. Das ging aber insgesamt. Wertstoff. 5, 6, 7 Stunden. Ja. Aber ich habe mal so ein bisschen begreifen können, warum das welche machen. Also ich habe verschiedene da gesprochen. Und da war ein Mädel, war auch ganz interessant. Ich sagte, nee, ja, ist doch egal. Also sie hat 2 Kinder und sie vermisst richtig die Sache von den Kinderüberraschungseiern. Ich sagte, nee, das kann ich dir erklären. Da hieß es vor 3, 4 Jahren irgendwann auch, das ist auch alles Müll. Habe ich das auch nicht mehr reingetan, weil sich da auch welche drüber tatsächlich beschwert haben. Naja, das war ja auch so. Also es ist eine Frage, ob du eine Figur reinlegst oder ein vollständiges Überraschungsei, also ohne die Schokolade. Habe ich auch gesagt, Basteldinger ist doof. Also die fallen ja auseinander. Aber jetzt gerade diese Figuren und so, nee, da wurde auch genölt. Das fand ich immer doof und da habe ich es auch nicht mehr gemacht. Und sie sagte, für ihre Kinder, die nehmen das mit. Die freuen sich am Cash wie Bolle. Nach 3 Wochen liegt das sowieso in der Kiste, wo entsorgt wird. Aber vor Ort hat es das gebracht. Also das ist mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Fand ich echt. Ich versuche die ganze Zeit rauszukriegen, wie die anderen kleinen Dinger heißen, die du auch tauschen kannst, die aber keine Coins sind, die aus Metall sind. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber in der Tat, ne, wenn du so einen Pin drin hast oder so einen Token, da kannst du auch so eine Dose auch aufwerten. Ja. Weil was liegt sonst da drin? Ein Stift. Sie sagte auch, und die Leute, die keinen Token haben wollen, die sollen die doch drin lassen. Das ist ja nichts, was auseinanderfällt. Das ist ja ein festes Teil. Mhm. Und sagt sie, und sie selber, manchmal freut sie sich, weil sie sammelt die auch. Nicht, das ist ja kein Sammeln so nach dem Motto, ich will alle haben. Dafür gibt es ja viel zu viele. Aber ich will schöne haben. Und gerade die Wallis hatten, der hat so seinen Wohnwagen in Kunststoff. Nee, in was? In Wertstoff. Wertstoff. Es hat Feuerweizen, ich glaube, gesagt, ja. In schrecklich hässlich rosa für meinen Geschmack. Das ist aber nur, weil ich rosa nicht mag. Die eine Frau, boah, ich will hier unbedingt in rosa. Also ich merkte so, nee, läuft. Also die Token habe ich echt jetzt mittlerweile zumindest einen anderen Ansatz für. Ich werde jetzt immer noch nicht losziehen und mir Hunderte kaufen und die sammeln. Und ich habe fairerweise auch auf dem Event jedem, der mir jetzt einschenken wollte, gesagt, pass mal auf, ist nett, aber ich nehme den mit nach Hause und bei mir wandert der wirklich in die Ecke. Deswegen wäre es schade drum. Da halt ihn lieber und schenke ihn ein, der sich darüber mehr freut. Ich hoffe, das ist richtig angekommen und mir die übel genommen worden, aber ich wollte es auch nicht einsammeln und dann wegwerfen. Das finde ich echt auch beknackt. Ja, das soll man ja auch letztendlich nicht machen. Das ist mir auch aufgefallen in Bremerhaven, als ich unsere Token da noch mit hatte, wie viele tatsächlich auch die getauscht hatten. Ich hatte dann 4 andere Token noch dabei, die habe ich dann irgendwie in irgendwelche Geocaches gelegt. Ja. Aber das scheint so ein Ding zu sein. Die müssen ja noch nicht mal immer eine Tracking-Nummer haben. Das ist denen auch egal. Die sagen, ist der trackbar? Ich sage, der ist aber nicht. Ist kein egal. Hier, guck mal, hast du unseren und so weiter und so fort. Ich meine jetzt aber nicht, jetzt muss ich mal auf den Chat kurz eingehen, ich meine nicht diese Geopins. Also Geopins kenne ich jetzt auch. Ist ja irgendwie gerade mal in der Werbung gekommen. Ja. Und auch nicht die Geokredit, irgendwie diese so, die hat man manchmal so am Schlüsselbund dran. Die sehen so aus, die hat man jetzt auch in einem TB-Hotel gefunden. Da lagen, wie so eine Münze mit Loch und die werden dann schön gestaltet, aber aus Metall. Ja. Und die fand meine Frau auch total nett, sodass sie sich denn, also die kannst du auch mitnehmen, nicht lockbar, nicht trackbar. Und der hängt jetzt bei uns am Schlüsselbund. Das ist schön. Trackbar finde ich mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Früher fand ich das mal wichtig, damit ich das auch transportieren kann und so, aber das ist mir mittlerweile egal. Also da geht es mir auch. Geokreti nehme ich nicht mit. Ich weiß, da muss ich mich anmelden. Ist es nicht, Mensch. Muss ich mich anmelden, nix, aber ich habe einfach immer keinen Bock auf dieses Eintragen da. Die Farbe hat meine Frau ausgesucht, sagt die Wallis. Nein, nein. Das haben wir schon verstanden, warum du das gemacht hast. Es ist übrigens immer sehr schön, die Wallis Und er. Wer ist es denn jetzt? Er. Ich gehe immer von ihm aus, ja. Ja, jetzt genau antwortet er nicht, aber egal. Ja, ja, jetzt, das ist ihm jetzt peinlich. Nein, also ich, wie gesagt, ich habe da habe ich doch nochmal einen anderen Blick drauf gekriegt. Ich werde die jetzt, wie gesagt, nicht anfangen zu sammeln. Aber ich bin zum Beispiel unsere Mandys, da hatte ich auch nicht mehr viele von, da habe ich jetzt nur 3-4 übrig, die bin ich da reichlich losgeworden nochmal. Die Leute haben sich echt gefreut und wenn sich einer freut, man gerne. Dafür haben wir die Dinger ja mal angeschafft. Du, ich habe die während meines Urlaubs, ich war ja kurz bevor wir umgezogen sind, noch in Bayern und Österreich. Da habe ich die verteilt, hatte hier noch ein TB-Hotel damit ausgestattet, also wirklich reichhaltlich. Ja, und müssen wir nochmal überlegen, da müssen wir auch nochmal was Neues machen. Ja, aber nicht das Gleiche, weil das ist ja lange. Nee, aber das ist eigentlich. Am Anfang habe ich gedacht, jetzt hast du die, jetzt haben wir uns eventuell gesagt, ist jetzt irgendwie over, ja. Ja, ja. Und dann habe ich so gedacht, das ist eigentlich das Ideale. Du nimmst es mit, weil du ja sonst habe ich nichts zu tauschen dabei. Ja, ab und zu mal ein Buch, aber das passt wieder nicht überall rein. Ja, ja, ja, klar. Und so, das sah auch in so einer Box gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ja, es wird sich sicherlich wieder einer von 1000 Leuten finden, der dann meckert, weil das jetzt zu sexbesessen ist oder irgendwie sowas. Ja. Aber das finde ich jetzt auch nicht so wirklich tragisch. Also aber das, lass uns mal auf das Event, weil, einfach nur da sitzen, quatschen, die Leute waren. Ja, wie gesagt, ich glaube, es gab auch noch es wurde der Schönste gewählt, das habe ich aber nicht mitgekriegt. Wie gesagt, ich war 2 Stunden da, also das ging, schrieb er ja gerade bis 23:30 nachts oder was noch. Also die hatten da lange oder haben da noch lange gesessen. War aber eine gute Atmosphäre, man konnte sich auch mit jedem unterhalten. Ich habe Leute wieder getroffen, die habe ich, weiß nicht, wann ich die, wie hieß sie noch, oh Mann, Stöckerlöperin. Aus Schwerin, die kenne ich schon seit 2005, glaube ich. Also die ist schon. Ja, von Schwerin ist es nach Lauenburg auch wieder ganz clever. Ja, aber die ist auch schon eine. Oh, jetzt geht auch noch. Das. Oh Gott. Pass auf, jetzt ist die Verbindung wieder alle. Nee, doch nicht. Das ist schon wieder 1 Million Jahre her, echt, dass ich Buffet. Die mal gesehen habe, zum Beispiel. Und eine Verlosung, okay. Und wen habe ich denn noch? Ach, Buffet, genau. Buffet konnte man nehmen oder einzeln bestellen, stimmt. Eis war zumindest schon mal sehr gut, habe ich probiert. Mhm. Verlosung habe ich jetzt natürlich nicht mitgekriegt. Das ist mir auch immer so, das sind so, ich will das auch nicht mitkriegen. aber das war ein schönes Event, hat Spaß. Das war das erste tatsächlich, das ich jetzt auch besucht habe nach Bremerhaven. Das ist ja schon fast 3 Monate her. Wir haben ein Vierteljahr wirklich jetzt nicht gemacht. Ja. Wobei für mich war nach Bremerhaven auch wirklich Schluss. Für mich ist auch eigentlich immer noch diese Sache beendet. Also das wird mir sowieso jeder anders auslegen, das finde ich auch gar nicht schlimm, da kann sich ja jeder sein eigenes Ding bilden. Also für mich war eigentlich auch nicht geplant, wieder anzufangen. Also das kam eher durch Zufall. Also ich hatte einfach keinen Bock mehr, weil ich gemerkt habe, auch das Hobby fängt an, mir keinen Spaß mehr zu machen, durch die Beschäftigung mit dem ganzen Mist. Dazu fand ich Bremerhaven als Ende auch noch genial mit diesem Hörertreffen und so. Ja. Und das passte alles. Deswegen war das alles so rund. Ja. Und na gut, das hat immer noch, ich hätte auch nicht gedacht, dass so lange, diese Download, ich gucke mir immer ganz fasziniert die Download-Zahlen an, nicht weil ich mich jetzt so stolz bin, dass wir so viele haben. Ach komm, sondern, in Wirklichkeit. Ja, natürlich, das will ich ja nicht offen sagen. Nee, aber dass da immer noch, also nach über 2 Monaten immer noch 20 bis 50 Leute das Ding täglich saugen, dachte ich mir, Mann, wenn du dir eine Freude machen kannst, selber hast du auch Spaß dran, wenn du dich mit dem Abschaum nicht mehr beschäftigen musst, also wenn wir einen Weg finden, den wir jetzt gerade versuchen, dann habe ich ja da durchaus wieder Spaß dran, aber eben für mich ist es trotzdem Neuanfang und kein Restart oder sowas. Ja, das stimmt tatsächlich. Also es wurden auch so, habe auch ein paar Mails bekommen oder ein paar Leute getroffen, unter anderem in Bayern. Ach, aber nicht welche, die wir kennen, sondern der aus dem Podcast, ich renne da ja jetzt auch nicht so mit meinem Namensschild rum, ne, am Cash gefunden. Ja, der, den hören wir auch ganz gerne und so weiter. Nie im Chat gewesen, also so praktisch die schweigende Mehrheit. Ja. In der Tat war ich jetzt, leider, ich wollte jetzt eigentlich gestern oder vorgestern war ich im Hotel, ich bin ja wieder durch die Gegend gefahren, einen Cash suchen. Leider hat das mit der DT-Wertung nicht reingehauen, da habe ich den auch liegen lassen. Beim Event waren wir nur einmal in der Lüneburger Heide von Kirchheide, die da ihr Event veranstaltet hat. Da wollte ich auch erst hin, ja. Und dann hast du abgesagt, weil da Spiele kamen, ja, genau, angekündigt waren. An dem Tag, wo sie sagte, wir machen jetzt doch irgendwas, um die Vernetzung zu erhöhen, habe ich gesagt, ja, dann bleibe ich zu Hause. Das ist so ein Trend, der fällt mir immer mehr auf bei den Events, dass immer, es wird immer versucht, darum noch irgendwas zu, zu projizieren. So ein Spiel oder so ein Speed-Dating und Das ist ja der eine. Und der andere Faktor ist halt die 30 Minuten, wo ich gleich noch dazu kam. Das war jetzt nicht so, das war jetzt gar nicht so schwierig. Das gab es 3 Abfragen. Also nach dem Motto sollte man sich mal aufstellen, wann man angefangen hat und wie viele Caches man gelegt hat und noch irgendwas. Es hätte jetzt aber auch nicht sein müssen, das sage ich ganz ehrlich. Da fühlst du dich auch immer, du bist bei so einem Event, Location gut, Wetter war blöd, hat geregnet, ja. Also das war es natürlich ein bisschen in einem Freiluft-Event, war es ein bisschen doof. Okay, aber alle haben, fand ich ganz gut, hatten Kuchen und was zu essen mitgebracht und wir hatten uns da auch wirklich drauf gefreut. Aber ein Bedarf nach so einem Spiel, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfach so ist, jetzt müssen wir mal was machen, weil wir das irgendwo mal gesehen haben. Ich glaube, den meisten Leuten ist gar nicht danach. Ja? Nee, die fühlen, ich habe auch das Gefühl, die fühlen sich genervt. Ich meine, scheiße, mein Magen fängt schon wieder an, ruhig zu werden. Hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, aber ich hab seit 3 Tagen nämlich Antibiotika. Oh. Die haben die einzige Nebenwirkung, dass die voll auf den Magen schlagen. Oh also Gott, bist du ansteckend? Dann muss ich mir ja wegschicken. Nee, das ist ja jetzt durch. Das anfangende Bronchitis, das ist aber nicht ansteckend, glaube ich. Wüsste ich, hätte mir sagen müssen. Ach so, Miss Marple kommt nicht in den Stream. Oh, was für ein Stream? Ja, welchen Stream? 1000 Mics wahrscheinlich. Na Mensch, also eigentlich läuft hier alles. Ich habe 1000 Mics an und ich habe MixLR an und alles sagt mir, alles ist gut. Also ein Bedürfnis, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist das Bedürfnis, dass man da rausgeht und merkt, dass Geocacher jetzt nicht gerade die kommunikativsten sind. Und wenn du neu dabei bist und da kennen sich ein paar und du kommst da alleine hin, ja, ist vergleichbar mit einer Messe. Ja, wenn du auf eine Messe alleine hingehst, dann musst du auch über deinen eigenen Schatten springen, um mit anderen Leuten zu quatschen. Ja, sonst stehst du auch bis zum Ende der Messe da irgendwo absolut, alleine. Ja. Und ich glaube, dieses über den eigenen Schatten springen, das soll so als so eine Hilfe sein. Ich weiß noch, mein erstes Event damals hier in der Gegend, vom Seba, das fand ich so beschissen. Da war auch so eine Vernetzungsgeschichte mit so Spielen und so weiter. Und dann wollten wir eigentlich schon gehen. Und dann waren wir damals aber auch nicht wirklich, Logbuch gibt es erst, wenn das durch ist. Da dachte ich, was ist denn das hier für ein Zwang? Also da hört es dann aber auf, das muss ich auch sagen. Darüber hinaus brauchen wir ja auch kein Logbuch, das ist ja jetzt nochmal klargestellt werden. Aber, Ja, er macht ja immer großartige Events. Ja. Ich will jetzt aber nicht mehr lästern, weil ich war auf einem einzigen, das war okay, da hat er auch irgendein Spiel gemacht, das habe ich schlicht mal ignoriert und nicht mitgemacht. Und das war aber okay. Also fand ich, das muss man ihm lassen. Hier in unserem Bereich macht er immer den Stammtisch, da kümmert er sich echt drum. Also er sorgt hier schon zumindest für so einen Zusammenhalt der Cacher aus der Gegend, die da eben drauf stehen. Also ich habe jetzt von Stammtisch nicht so, aber ich kriege es halt mit, indem ich hier immer die Benachrichtigung kriege. Da ist er schon bemüht. Und er macht ja auch das Mega in Hamburg. Ja. Jetzt mit Harald. Ja, Harald wird wieder mit mir schimpfen, dass ich das so torpediere. Ich torpediere das gar nicht, aber sorry, das ist für mich der Brüller des Jahres. Ey. Da haben schon einige Zimmer reserviert und ich glaube, da werden wir noch viel Spaß haben mit der Vorbereitung des Hamburger Megas. Also ich weiß es nicht, was mit dem Hamburger Mega ist. Ja, die Seite gibt es ja zumindest mal nicht mehr. Also ja genau, die Homepage ist abgeschaltet. Ja. Der letzte Facebook-Eintrag ist aus dem Februar diesen Jahres. Der Seba ist online, oder das Seba ist online. Das Seba ist auf 3 Millionen Events, wo er da über den Job irgendwie redet. Ja. Da sagt er immer, es findet statt. Die Leute fragen auf der Facebook-Seite genau, was du gefragt hast. Ja. Findet es jetzt statt? Soll ich buchen? Soll ich nicht buchen? Ich habe gebucht und dann doch nicht. Es gibt ja einen Twitter-Account, da hat er schon 2 Tweets rausgehauen Einem Jahr. Da kann ich einfach nur sagen, sorry, das ist, er ist in der Werbung in diesen Mega-Heften, da ist er auch immer mit aufgeführt. Ja, ich glaube, da kann er aber nichts für, also das muss man ihm jetzt zugutehalten. Ich glaube, da wird er einfach mit reingenommen, weil das weiterreicht. Aktuell ist das für mich dilettantisch und unprofessionell. Wenn das nicht stattfindet, aus irgendwelchen Gründen wie auch immer, dann muss ich den Arsch in der Hose haben. Nicht einfach die Seite nicht mehr zu bezahlen oder die Seite abzuschalten oder umziehen zu lassen, sondern mich auf Facebook zu äußern. Als Veranstalter, wenn ich eine Facebook-Seite habe und ein Mega aufziehe, dann bin ich dafür verantwortlich. Und dann muss ich solche Antworten, solche Fragen auch mal beantworten oder mal einen neuen Post hinsetzen. Und wenn der Post heißt, sorry Leute, ich habe mich überschätzt, es findet nicht statt oder es aus den und den Gründen findet es nicht statt oder es findet statt. Aber diese Warteposition, die ja jetzt eher tendiert zu... Ja. es findet nicht statt, ist absolut, kann ich wirklich nicht professionell. Du hast von ihm noch nicht so viel mitgekriegt, ne? Ja, ich kenne ihn. Ich weiß, er ist, wir hatten ihn ja auf dem Hartwig-Event und ein hervorragender Schauspieler. Ob man das jetzt zu Organisationstalent schließen kann, ist eine andere Sache. Nichtsdestotrotz hat ihn ja niemand gezwungen. Er hat irgendwann gesagt, es gab ein Einführungsevent auf irgendeine Gondel, hat er gesagt, jetzt ist raus, hier ist Hamburg 2016, gibt's ein Mega. Ja, da kümmere ich mich jetzt entweder drum oder ich kümmere mich nicht drum. Es sieht so aus, dass man sich nicht drum kümmert, aber da muss man das Projekt auch beerdigen. Ganz ehrlich, ich glaube, dass er der feste Überzeugung ist, dass er es noch locker hinkriegt, wenn er jetzt bald anfängt. Der ist ja genau der Typ für. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube, der meint wirklich, ach, ein halbes Jahr, da ist doch eine ewig Zeit, kriegen wir doch locker gebacken. Ich glaube tatsächlich, dass das so läuft. Also ich gucke mir das echt voller Spannung an. Ich habe von Anfang an gesagt, mein Gott, ey, sei vorsichtig mit so einem Scheiß. Das ist, weißt du, da stehst du auch nachher mal ganz schnell in der Kreide, wenn du an der falschen Stelle unterschrieben hast. Oder also so. Ich weiß von, die Wallis haben es gerade gesprochen, im Mainz hat er gesagt, gibt eine News, das war im Mai. Ja. Ich weiß von Mario, er hat gesagt, es findet statt. Er macht halt nichts. Ja, er postet ja auch sonst so. Also ganz ehrlich, ich gehe eventuell nach Erfurt und mit großer Sicherheit Koblenz und in der Nähe ist noch so ein Event. Die Nacht der Vulkane. Also mit großer Wahrscheinlichkeit Nacht der Vulkane und Koblenz. Und da wirst du mit Infos zugeschissen. Ja. Meiner Meinung nach ist es schon fast zu viel. Aber da haben sie mir schon Karten gegeben, damit ich die auf anderen Events verteile und so. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, da habe ich mir ein Apartment gebucht, jedenfalls in Erfurt. Ich bin mir 100% sicher, dass das stattfindet. Ja, ich das hab, ja. So, und wenn ich jetzt, wir sitzen jetzt unter Hamburg, uns kann es egal sein, aber wenn ich jetzt mich mal zum Beispiel ins Saarland verlege und sage, das wäre auch mal ganz cool, wieder Leute aus Hamburg zu treffen, ich kann mir nicht 100% sicher sein. Nee, ich weiß. Ich werde da auch nicht hingehen davon ab. Also ich will Mega, also nicht wegen Hamburg, sondern die Megas sind für mich echt durch. Weil ich merke, dass einfach die Leute da mittlerweile anders sind. Das ist mir in Bremerhaven auch aufgefallen, wo ich eine hatte, ich weiß gar nicht, wer das war, die sagte mir, ja, das wäre jetzt ihr erstes größeres Event, also mega so die Größe, und sie ist völlig enttäuscht, es gibt überhaupt kein Programm und nichts. Also ich merke einfach, dass die heute kommen, wirklich einen völlig anderen Ansatz haben als ich. Die kommen da nicht hin, um sich zu unterhalten. Die kommen da hin, eigentlich gehen die alle nicht mehr auf ein Event, wenn sie zu so einem Mega oder Giga gehen, sondern eigentlich gehen sie auf eine Kirmes. Also Cashen ist dabei echt überflüssig. Oder sagen wir mal, es ist eine Cash-Kirmes, weil da werden ja noch Caches gelegt, die mit Cashen ja nichts mehr zu tun haben. Also Bremerhaven war wirklich sehr bemüht. Ich finde, die haben das auch sehr gut gemacht, was aber in meinen Augen unfassbar. Also das zeigte mir, wie unpassend eigentlich solche großen Events zum Cashen sind. Diese Tüten, die da irgendwo hingen, was da die Caches waren. Die war nicht mal mehr versteckt, das war ja da irgendwo aufgehängt als Tüte irgendwo. Da wusste ich, es hat keinen Sinn, da will ich auch nicht mehr hin. Also scheiß drauf. Ja, ich ist immer so eine Sache, wie man das letztendlich aufzieht. Also wir gehen zu Mega-Events. Für uns ist es einfach ein willkommener Ausflug mit Krümel. Wir könnten auch so hinfahren, aber so müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Da sagen wir einfach, warum auch nicht? Wir treffen ja jemanden klar. Da. Ich habe jetzt schon häufig gehört, ist ja eine reine Verkaufsveranstaltung, wofür man auch noch Geld bezahlt. Das ist Schwachfug. Das finde ich gar nicht. Du kannst das auch Mega-Event locken, ohne Geld zu bezahlen. Das sehe ich auch. Und so. Es fahren auch genügend Leute hin. Und ganz ehrlich, für einen Shop, er möchte ja bekannt sein. Er möchte ja die Leute auch mal auf sich aufmerksam machen. Der ist ja logisch, dass sie da stehen. Ja, vor allen Dingen, es soll billig sein, aber es soll keine Werbung gemacht werden und nichts verkauft werden. Ja, Mädels, das passt alles nicht. Und übertrieben wird es, glaube ich, das Einzige, wo ich mal so Leuten hörte, das ist jetzt aber zweite Hand-Know-how, ist ja Mainz. Die ist wohl mit den Coins extremst. Ich habe ja in Mainz von Anfang an Probleme gehabt, wie die sich da so aufgeführt haben und so, was man da auch aus gut unterrichteten Quellen hörte, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Die haben wohl so viele Coins da umgesetzt und umgeknabbelt. Die sind wohl danach alle nach Amerika geflogen. Und man munkelt wohl, dass das bezahlt wurde durch das Event. Ach, das, ja. Aber selbst das, die Leute waren noch zufrieden. Ich verstehe gar nicht, dass sie sich da beschweren. Sie sind da hingegangen, sie waren zufrieden. Das heißt, sie haben dafür was bezahlt, haben dafür eine Leistung bekommen. selbst wenn die danach alle davon nach Amerika ausgewandert werden. Ja, aber sie haben einen guten Job gemacht, haben sie das Geld doch verdient. Was soll's denn? Ja, das ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung. Die Leute erwarten einfach, dass das plus minus null aufgeht, ja. Am besten mit negativ. Ja. Dann kann man nochmal seine, ja, seine Kondolenz ausdrücken. Genau. Aber wehe, da geht ein bisschen Gewinn raus. Letztendlich seid ihr dafür verantwortlich. Ihr kauft doch die Coins. Ja. Der Coin-Verkauf ist letztendlich der ein Großteil des Gewinns von so einem, oder ein Großteil deckt einen Großteil der Kosten. Und wenn was überbleibt, dann haben sie halt gut gewirtschaftet. Auch Bremerhaven hat tatsächlich einer sich noch entblödet, sich darüber aufzuregen, dass ja der Hauptplatz nicht eingezäunt wird. Ja, ja. Man hätte ja gar nicht bezahlen müssen. Ja. Ja, klug bemerkt, Junge. Da hast du schon mal ein IQ von knapp über Kneckebrot, dass dir das aufgefallen ist. Also ganz ehrlich, ich kann ihn sogar so weit verstehen. Ich kam da auch an und dachte, hey, wieso wirst du denn jetzt bezahlt? Brauchst du eigentlich gar kein Eintrittsbändchen? Ich habe diesen Kram da gekriegt. Ja, ja. Und mir war auch erst nicht klar, warum das so ist. Das hat mich aber überhaupt nicht interessiert, weil ich habe für meine 12, 13 Euro, so teuer war das nicht mal. Das war irgendwie, war das doch auch extrem billig sogar. Dafür habe ich diese Tüte gekriegt und drei Aufkleber und das, ja, bin ich auch zufrieden. Die haben mir aber eine Menge anderes geboten. Ich habe nämlich einen Platz gehabt, einen großen, wo ich mich mit allen treffen konnte und habe mich drei Tage lang da echt wohl gefühlt. Das ich glaube, es war so teuer wie ein Kinobesuch. Entweder 8 oder 12. Ja, also ein Witz war es. Also, und für Kinder irgendwie, ne? Ja. Eine tolle Hüpfburg hatten sie auch. Ja, eine geile Figur drauf. Es ist einfach so, ja, du musst ja so ein Event, letztendlich wurde das alles erklärt, du musst so ein Event auch absichern, du musst da auch einen Krankenwagen hinstellen. Vor allem, warum müssen sie das überhaupt erklären? Ja. Warum stört das einen, dass, selbst wenn es jetzt dummer gewesen oder Fehler gewesen wäre, warum stört es einen, dass jetzt andere vielleicht umsonst das abgegriffen haben und er hat was bezahlt? Aber das ist genau das Thema. Es stört genau einen und der macht dann auf Facebook oder so die Welle. Ja, stimmt auch wieder. Und dann fühlen sich an, zieht der andere mal eben kurz mit, die vielleicht noch nie da waren und die sagen, oh, das ist auch voll scheiße, holt die Mistgabeln raus und das Feuer und verbrennt die Organisatoren. Ja, stimmt. Und dann bist du geneigt, du musst dich praktisch dazu äußern, weil es jetzt nichts mit dem Mega im Hamburg zu tun hat, weil da sollte man sich auf jeden Fall mal dazu äußern. Generell ist es aber auch schwierig. Ich meine, guck dir Geocacher an, das sind halt jetzt nicht unique, uns eint das Hobby. Und selbst beim Hobby, der eine sucht Radis, der andere macht das Statistik, der eine ist auf Multis, jeder versucht ja sein Ding herauszumachen. Jeder seine eigene Ansicht drüber. Und was willst du eigentlich mit so mega noch viel anderes machen, außer dir eine interessante Location zu suchen, wo du einfach sagst, wäre jetzt mal ein gutes Timing, da mal wieder hinzufahren. Und ganz ehrlich, der Fischereihafen, Fischmarkt, wo saßen wir am Sonntag? Fischereihafen war das. Wo das Sonntags-Event? Da war ich Freitag nur da, ja. Ja, Samstag warst du da, oder? Nee, Freitag war doch das Beginn-Event da. Ach so, im Fischereihafen, ja. So, Sonntag bin ich nach Hause gefahren. Ich musste zu Heike. Also mir fehlte echt meine Frau. Oh. Ja, ich hatte es auch für mich so abgeschlossen, weil ich an dem Moment schon wusste, okay, ich will eigentlich nicht weitermachen, also so wie wir gemacht haben. Ach, dieser Abschiedsschmerz. Und da wollte ich nach Hause. Also das... Ich fand das einfach so perfekt. Ich fand auch dieses Hörertreffen, ich fand es gut, dass danach das Twitter-Treffen war. So war das so eine definierte Zeit auch. Das war einfach ein perfekter Tag. Ich würde es nicht wieder so machen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Aber an dem Tag war es perfekt. Ich würde beim nächsten Mal nicht nochmal die Podcasts zusammenpacken. Nicht, weil ich irgendeinen anderen nicht mögen würde. Ganz im Gegenteil, die mag ich eigentlich alle, bis auf den einen, der ja sowieso nicht dabei war. Aber ich habe gemerkt, dass das... Es wäre optimaler noch, wenn jeder seinen eigenen Hörer praktisch hätte. Du merkst aber, du weißt gar nicht, sind die jetzt wegen dem da? Also es war so ein bisschen unklar. Das war beim ersten Hörertreffen, fand ich das... Entspannter. Gut, das war natürlich auch das erste, vielleicht lag es auch da dran. Aber da war es irgendwie noch ein Tick runder. Weißt du, wie ich das meine? So? Mhm. Aber naja. Ich fand es ja diesmal auch klasse, das ist gar keine Frage. Aber es war einfach fast schon zu voll. Es war ein bisschen, wie nennt man das, himmeliger? Ja, also unruhig alles. Ruhig, ja, genau. Ruhiger. Ja, das passt. Genau. Also und generell, was ich aber auch nicht bei diesen Megas immer verstehen kann, dann diese Aufregung dann immer, ja, das ist schon wieder da und jetzt ist es wieder dort. Ja, dann fährt man halt nicht zu einem Mega hin. Ja, also ich meine, ich wähle meinen Urlaub doch auch danach aus, wo ich gerne hin möchte. Und wenn ich jetzt, manche Leute fahren zu jedem Mega, manche suchen sich eins raus. Man sollte das ein bisschen relativierter sehen. Aber was man auf einem Mega noch für Geocacher veranstalten kann, außer Lesungsspiele, irgendeine Band, Verkaufsshops, keine Ahnung. Ich glaube, es gewinnt mit der Location. Ja, es geht nur noch über die Location, weil man muss sich auch dann einfach damit abfinden, dass es eher ein Volksfest als ein georgisches Treffen ist. Das ist einfach so. Das hat schon was von Kirmes, was da veranstaltet wird. Weil, sorry, die Geocacher-Spiele, ich kann das mittlerweile auch abhaken, die macht auch kaum einer mit. Also für Kinder ist schön, wenn was gemacht wird, aber jetzt ernsthafter so groß was machen. Die Geocaches rundherum, die kannst du eigentlich nur noch retten, indem du sie archivierst oder so wie in Bremerförde da Tüten aufhängst. Da sind ja auch noch welche mit zufrieden. Kann man machen. Tja. Also für mich wäre es eigentlich optimal, das hast du ja schon mal angeregt, wenn man generell diese Punktvergabe von einem Event wegnimmt. Ob das nun ein Mega ist oder so. Man kann ja auch so ein Mega-Souvenir. War ich auch immer. Wieso schreibt er als, also wir waren auf dem Hörertreffen von euch, die Wallis. Nee, wir haben, das ist ja Quatsch, habe ich auch vorher schon immer geschrieben. Wir haben ein gemeinsames Hörertreffen gemacht. Das muss man vielleicht nochmal eben zu Ende bringen, dass die Hörer auch wissen, was wir meinen. Wir haben ja mit den Jungs aus Koblenz und den Jungs aus Bayern. Ja. Uns schon deutlich zusammengetan vorher. Und zusätzlich war noch der Pod KST aus Steinfurt, Lippstein. Ja, und auch hier unser Hamburger Jungen, aber haben wir jetzt offiziell angemeldet. Am Anfang haben wir gesagt, oder es wurde ja so, also wir drei machen auf jeden Fall diese drei Podcasts machen das zusammen. Also da war nicht der eine auf dem anderen Treffen in meinen Augen, sondern den haben wir schon zusammen veranstaltet. Habe ich deutlich so formuliert und empfunden auch, finde ich. Also das muss ich auch deutlich sagen. Also es war jetzt nicht unser Hörertreffen, das konntest du gar nicht. Sondern es war ein gemeinsames. Und das würde ich halt tatsächlich, glaube ich, eher aufsplitten. Ohne, dass ich deswegen das jetzt schlecht fand oder so. Nö, das ist, für so mega ist es in Ordnung. Aber es hat ja auch halt wieder gezeigt, du kriegst halt 1 Promille vielleicht der Geocacher mit deinem Podcast. Ja. Du kannst halt nichts. Die meisten können da gar nicht mit anfangen, was man nimmt. Nö. Das ist doch gut so. Davon mal ganz ab. Und es war schön, sagen wir es mal so. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem anderen Thema. Das waren die ausgedehnten Caches. Wobei, das müssen wir sowieso nochmal sagen. Mit dem Hörertreffen werden wir sowieso nächstes Mal gut überlegen. Ich bin sowieso nicht der Typ für dieses mal kennenlernen und. Also das wäre dann sehr, sehr. Ich habe da eine totale innovative Idee. Wir setzen dich auf so einen Balken, der über so einem Fass mit Wasser ist. Ja, okay. Und man kann von Weitem so ein Signal. Dann haben wir das alle auf unserer Seite. Aber nee, also das wäre sowieso also sehr, sehr einmal im Jahr maximal und dann mal überlegen, wie wir es machen. Ja, ist also auch für uns Organisation. Auch wir sind aufgeregt vorher, da geht eben, auch nochmal. Und das trennen wir nächstes Mal von allem anderen. Dann machen wir wieder ein Einzelnes und wenn dann halt nur 3 Leute kommen, macht das überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Ja, wir treffen uns einfach zu unserem eigenen. Oder so, wir machen einfach Podcasts. Das erste fand ich einfach wirklich traumhaft. Also das ich muss nochmal sagen, das zweite war nicht schlecht jetzt. Also um Gottes Willen, also gar nicht falsch verstehen. Aber das erste war einfach nochmal. Das muss man, musste auch, aber auch relativieren. Beim ersten stimmte halt einfach. Das Wetter war gut. Ja, es war traurig. Wir waren in einem wunderbaren Café. Ja. Wir saßen sogar noch draußen. Beim zweiten war das Wetter nicht so toll. Die Location war auch in Ordnung. Die war gut, ja. Ja, aber es war halt auch nah an dem Mega. Und ja, deswegen gesagt, das war zu viel durcheinander. Das war ein guter Versuch. Also man kann es ja nur lernen, wenn man es versucht. Also sonst hätten wir es ja nicht gewusst. Von daher waren wir zufrieden. Machen. Ich nehme mir das hier mal alles drauf, dass wir dich darauf setzen und dann werden wir dich mit diesen Signalmützen bewerfen. Und oh, wenn das ja, dann passt, wie du reinfällst. Also das war das Einzige beim Tokentaumel. Ich muss ja mal vorsichtig sein jetzt. Ich will den Leuten ja auch nicht zu sehr auf die Füße treten. Das heißt, ich will schon meine Meinung sagen, aber ich will die Leute auch nicht beleidigen. Es kann ja jeder handeln, wie er das will. Nur bei diesem ich war ja vorher in der Stadt da bei dem Tokentaumel und dann merktest du schon, wer Kescher ist und wer nicht. Und nicht nur am Gerät, sondern auch tatsächlich, das ist ja für meinen Geschmack eine Pest geworden mit diesen Fröschen. Die laufen da tatsächlich mit diesen Fröschen dann durch die Stadt. Und das seid mir nicht böse, das könnt ihr gerne so machen, das will ich euch um Gottes Willen nicht in Abrede stellen. Aber wundert euch bitte nicht, wenn ich so tue, als wenn ich keinen davon kennen würde, weil ich finde es unfassbar peinlich. Ich weiß nicht, ich bin dann vielleicht zu spießig oder ich fühle mich zu erwachsen oder zu arrogant, aber ich finde es einfach peinlich. Wenn die auf dem Rücken hängen, ja, aber dann noch mit denen reden und oh nee, ey. Ja, man muss es vielleicht auch sehen, wir kommen aus einer anderen Generation. Bei uns war Geocaching nochmal sowas, du möchtest nicht als jemand, der ein Hobby betreibt, erkannt werden. Und heutzutage ist es am besten mit Leuchtschrift und so ein Deppenzepter in der Hand. Ja. Und hier, guck mal, am Cache und da noch ein Foto und so. Heute ist das sehr viel Selbstdarstellung. Ja. Ich glaube, dass man muss beides so ein bisschen akzeptieren. Ich glaube aber, dass man, früher, jetzt hört sich das so an, als wäre ich schon ewig dabei, aber 2008 ist jetzt auch schon 7 Jahre her, noch mehr miteinander gesprochen hat. Und heute ist halt sehr viel Selbstdarstellung da. Ja? Wenn das der TB ist oder wenn es die Mütze ist. Und das ist natürlich auch Reflexion. Dann rennt einer, hat einer eine tolle Idee und rennt mit so einem Signalfrosch rum. So, und oh, das ist super toll, jetzt macht der Nächste das auch. Ich möchte auch so sein. Ähnlich ist es ja mit diesen Buttons. Ja, es gibt ja die Gegenbewegung No Signal. Hat einer auch eine super Idee gehabt? Aber jetzt rennt ja auch wieder jeder mit diesem. Also es irgendwie genauso sinnlos. Also es gibt irgendwie so diese Grauzone dazwischen nicht mehr. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen blöd. Ich kann darüber auch lästern, aber ich muss mich jetzt nicht deutlich dazu positionieren, indem ich so ein Button hochhalte. Ich weiß gar nicht, wann das mit dieser Selbsterstellung ehrlich gesagt angefangen hat. In Zeiten, wo Instagram und Facebook stärker geworden sind. Nee, das früher. Wo mir das erste Mal beim Cachen wirklich aufgefallen ist, das war tatsächlich, aber im kleinen Rahmen, war schon 2005, weil das der Kampf war, wer hat die meisten Funde. Wo hier in der Umgebung ja einer anfing, seine eigenen Cache-Kontrollen als Fund zu loggen, weil er sagte, er muss ja jedes Mal einen Cache suchen. Sonst hat er nicht mehr mitgehalten. Das zweite Mal, wo es mir dann extrem auffiel, war das der Ostoroschno-Cache. Das war, muss so 2007, 2008 oder so gewesen sein. Wo die Leute echt anfingen da, oh, wir haben es in einer Stunde gemacht, die nächsten, oh, wir haben es in 55 Minuten. Wo ich so dachte, sag mal, wie interessiert denn das, in welcher Zeit ihr das gemacht habt? Also wo es echt, das ging völlig an mir vorbei. Also ja, aber sehr, sehr skurril. Vielleicht hat es jetzt auch zugenommen. Du musst halt einfach sehen, wenn du jetzt mit dem Geocachen startest, du wirst es einfach nicht mehr schaffen, irgendwelche, die das statistikstark forcieren, einzuholen. Du kannst aber schaffen, indem du dich stark positionierst, dir so ein Selbstbild von dir aufbaust auf Facebook, dich da irgendwie, und dann triffst du die und dann denkst du, okay. Ja, aber andererseits musst du, die fangen ja auch an, sich regelrecht zu vernetzen. Nachdem wir dann aufgehört haben vor 3 Monaten, habe ich ja Facebook dann auch wirklich gleich ziemlich schnell weggeschleudert da und auch Twitter echt zusammengestrichen. Und zwar nicht, weil ich irgendeinen nicht mehr mag, sondern weil ich einfach dachte, okay, du behältst jetzt entweder nur noch, oder du behältst mal so die, die du wirklich kennst, die jetzt nicht nur über Geocaching twittern. Also gab es so ein paar Kriterien dafür. Und jetzt habe ich die so auf 90 oder so runtergedampft. Was mir dabei auch sehr half, war diese Diskussion um diese komischen, sorry, das muss bleiben für mich, diese Aktion war so dermaßen dämlich, sich irgendwo an eine Straße zu stellen und mit 30 Mann ein Foto vom Cache zu machen, damit der verbrannt wird, weil da ein Kreisel ist, wo alle sehen, dass sie da stehen. Ach, das damals, ja. Und da fingen die Ersten auf Twitter an, ja, aber das war gar nicht so, du musst da ein bisschen mit Vorsicht und warst du da nicht dabei? Wo ich denke, seid ihr ja nicht ganz dicht, die haben richtig Scheiße gebaut und jetzt auf einmal nehmt ihr die in Schutz, bis dann mir rauskam. Ja, die kannten sich auch alle. Also wenn das Bekannte machen, dann ist das in Ordnung, so ein Schweiß. Boah, da waren einige richtig sauer, dass ich sie entfolgt habe. Sie haben sowieso das mit dem Entfolgen nicht so richtig begriffen. Ich entfolge heißt nicht, ich finde euch scheiße, entfolgen heißt, ich habe keine Lust, das zu lesen. Ja, aber wenn du nur Leute liest, die deiner Meinung sind, ja, finde ich angenehm. Habe ich auch gar kein Problem mit. Ja, das ist jetzt so. Ja. Also es ist immer, sage ich mal, es ist scheiße, sich aufzusplitten und so Sternenlauf zu machen und die Caches zu loggen. Und da kann man gegen wettern, bis es jemand macht, den du vielleicht kennst, dann, für den mache ich die Ausnahme. Ja? Generell ist sowieso dieses künstliche Aufregen da immer. Oder was ich noch viel schlimmer finde auf, ich würde sagen jetzt immer Facebook, aber da spielt sich halt nun mal viel ab, woanders auch. Klar. Ja, aber sie schaden damit ja keinem. Ja, aber deswegen, mir geht es da nicht darum, dass so die blam, da jemanden schaden. Es ist mir auch. Aber ich kann doch dann sagen, dass ich das nicht gut finde. Ja. Ja, mir wird da der Mund verboten. Ja. Das nach dem Motto, sie schaden ja keinem. Lass sie doch ihre Statistik pimpen. okay, aber in dem Moment will ich halt sagen, wenn das ist einfach Bullshit. Ja, wie gesagt, so lief es auf Twitter. Aber das ist und bleibt für mich Schwachsinn. Und ich. Da kam es aus Richtung Kassel, kam dann, werfe dir den ersten Stein, der ohne Schuld und bla, und das wäre gar nicht so gewesen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann folge ich, will ich gar nicht lesen sowas. Also sorry. Sonst, und das auch noch von jemandem, der sonst auch gerne auf solchen Sachen mal deutliche Meinung vertritt. Und plötzlich, weil man die kennt, ist das alles in Ordnung? Nee. Dann folge ich den Leuten einfach nicht mehr, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich sie nicht möge oder nicht möge, sondern, nee, sorry, dann ist es für mich kein, Argumentationspartner mehr. Da brauche ich nicht mehr argumentieren. Das ist für mich wischiwaschi. Das will ich dann auch nicht mehr lesen. In dem Moment macht sich so ein Mensch dann für mich auch nicht mehr diskussionsbereit. Ja, wenn du die kennst und dann ist alles in Ordnung, dann lass mal, da bin ich nicht der Richtige. Wenn das von mir einer macht, beste Beispiel, Rollspielkarte, den ich seit Ewigkeiten kenne, wenn der sowas machen würde, dann würde ich hier genauso den Kakao ziehen. Ist ja nicht er als Mensch, sondern das, was er da gemacht hat, verurteile ich deutlich. Ja, und dann sagt er irgendwas und dann ist das auch gut. Ja, du verbrennst ihn ja nicht oder mit einer Mistgabe hinterherjagen oder. Eben, und diese Aktion da mit diesem Kreisel fand ich echt selten. Also, das ist mir extrem aufgefallen jetzt auch in dieser Zeit, dass ja jeder so hinter vorgehaltener Hand hat jeder so eine Meinung, kann die auch vertreten, aber nach außen nicht, weil der könnte vielleicht irgendwann nochmal in meiner Geocaching-Laufbahn, so wird es auch tatsächlich beschrieben. Ja, deutlich. Für mich wichtig sein und ich möchte mich da jetzt auf keinen Fall gegen ihn positionieren, weil dann kriege ich Feedback von seiner Crowd oder seinen Leute, die um ihn herum schwören und das ist auch meistens so. Ich habe das schon auch mal Facebook mal positioniert, wo sich einer wirklich ganz klar verfolgt, wo sich einer ganz klar positioniert hat gegen jemanden. Ja. Und ich denke mir immer, jetzt mit einem Mal so, also gefühlt irgendwann mal wieder aufgemacht, so 10 Kommentare, bla bla, also so richtig Ding. Und ich dachte mir, ja, was ist das denn? So mal drauf, kann ich alle nicht, aber du siehst ja, wie die miteinander verfreundet. Ja. Guck mal, der hat was gegen mich gesagt. Kannst du doch mal machen, mal fertig hier. Ich will jetzt nicht. Ich will mich jetzt mal zurückhalten. Das ist halt. Ja, aber ich lese das mit. Sorry, wir sind alle irgendwie so zwischen 40 und 50, die meisten. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr durch die Handycacher. Aber ja. Es war vorher aber nicht besser. Also, das war 2007 nicht besser als heute. Und da frage ich mich, Jungs, ihr seid doch erwachsen. Da müsst ihr doch mal merken, wann ihr anfangt, echt euch absurd zu benehmen. Also richtig dämlich. Ich finde das mal geil, der eine, der uns da immer angepuppt hat, ne, die einzigen, den ich da nicht mag von den anderen Podcastern, auf dem Event, guck mich nicht an. Ja. Das ist genauso, wo ich immer denke, boah, was seid ihr alles für Schwuchtel? Weißt du, kaum ist das Internet an, geht das Gehirn aus oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss doch das, was ich da poste oder schreibe, doch auch in der realen Welt vertreten können, sonst mache ich doch irgendwo mich vor mir selbst irgendwie zum Affen. Also weiß ich nicht. Ja, aber das ist dann, entweder pflegt man da seinen Ruf, das habe ich manchmal bei einem Hamburger Cacher, der da manchmal vorher in Foren immer sehr aktiv war und sich da und dann der jetzt Listings teilweise in den Kommentaren dazu, in den Notes, nicht Kommentaren gibt es ja nicht bei Listings, antwortet. Der Schriftnazi meinst du? Entweder geht es darum, seinen Ruf zu pflegen, aber ich denke immer, mein Gott, das kann man da auch anders machen, oder? Ja, das ist mir mittlerweile, ich habe also jahrelang einigermaßen Verhältnis mit ihm noch nicht gehabt und wenn wir uns gesehen haben, auch nicht unterhalten, bis er jetzt auch anfing, mich irgendwann mal zu bepöbeln, der ist für mich gestorben, also der ist für mich nicht ernst nehmbar. Also da ist irgendwas, ist da nicht in Ordnung. Und also, so viel kaltes Eis auf den Kopf und gerollt. Und ich denke immer noch, wir sind alle in einem Hobby. Einem Hobby. Es ist nicht unser Büro. Ja, es ist, jeder für hat. Für manche ist das Leben. Ja, für manche ist es das Leben. Aber man kann sich doch, eine gewisse Meinung kann man sich erarbeiten. Ja. Da kann man auch zustehen. Da kann man die auch eventuell verteidigen. Ja. Weil jemand anders umstimmen über das Internet wird man nicht können. Aber seine Meinung könnte man gut darlegen. Aber aufgrund dieser, was ich vorhin sagte, dieser Selfie-Problematik, dass man sich stärker aufbauscht, als man wirklich ist. So extrem geworden. Ja. Findet das nicht mehr statt. Und jetzt kommen wir gleich, grandiose Überleitung von mir. Jetzt kommen wir zu diesen 30 Minuten Winke-Winke-Events. Oh. Weil für mich ist es gefühlt wieder in letzter Zeit, weiß ich nicht, die Notifications kamen rein. Ja. XYZ besucht Hamburg. Ja, und exakt 30 Minuten. Und er möchte mal die Elite kennenlernen oder die Cacher kennenlernen. Ich kriege diese auch. Ich habe Zitos abbestellt, weil ich habe einmal Müll gesammelt. Das reichte mir. Das fand ich echt zu holen. Nicht wegen dem Icon, sondern ich wollte es mal ausprobieren. Habe für mich beschlossen, soll man die Gemeinde lieber weitermachen. Aber die Events bekomme ich immer noch. Und dann gucke ich immer durch. Und wenn ich die langweilig finde, was heißt langweilig, ist das falsch, wenn ich nichts Besonderes dran finde für mich, klicke ich die sofort auf Ignore und lasse die so lange da liegen, dass sie nicht mehr wieder auftauchen bei mir. Und irgendwann sind sie dann ja durch und ich nehme sie dann wieder von der Ignore-Liste, damit meine Ignore-Liste nicht so völlig überhand nimmt. Die ist eh schon so riesig. Und dann gucke ich da so rein und ab und zu denke ich auch mal, oh Mensch, das ist ja wieder Winke-Winke, wenn das schon drin steht am besten noch im Titel, guckst du ja mal nach. du musst aber echt mal nachgucken mittlerweile. Die Zeiten sind auch vorbei. Die haben dann so 9 Loks, vielleicht 10. Ja, es geht jetzt nicht darum, es geht einfach darum, den Punkt abzugreifen für den Owner. Weiß das ich ausrichtet. Noch nicht mal, bin ich mir noch nicht mal ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe so einen Teil noch nie erlebt, wo wirklich jemand interessiert wäre. Wenn jemand interessiert wäre, würde das Event nicht auf 30 Minuten beschränken. Und ja, da kommen wir wieder zu diesem zu dieser stimmt tollen Mitteilung der Reviewer, die jetzt noch gar nicht in unserer Sendung waren. Völlig komisch eigentlich, sonst haben sie es immer gleich drin. Ja. Die hatten das ja damals mal eingeführt unter der Prämisse, jetzt schieben wir den Riegel vor. Was ist passiert? Es ist genau auf 30 Minuten. Ja. Und ich kapiere das einfach nicht, warum man da nicht den Punkt aufbringt. Aber der Punkt bringt dich doch trotzdem auch nicht voran, wenn ich da so mal gucke, welche Leute da locken. Das sind ja nicht mal welche, die das wirklich voranbringen würde. Das wundert mich da ja sogar noch dran. Die haben da wirklich, also manche, ich habe ja gerade hier in Hamburg, ich habe ja so 1, 2, 3 Leute, die sind ja auf jedem Event. Nur Gashen tun die eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die dieses Hobby betreiben, weil die betreiben es nämlich gar nicht. Die gehen wirklich nur auf Events. Das kannst du in die Statistik da auch mal gucken. Das fand ich ja mal spannend. Das stalke ich dann auch mal hinterher. Da kannst du echt sehen, eigentlich sind die nur auf Events. Da geht's, die lassen diesen Schritt mit dem Langweiligen suchen, die gehen gleich zur Selbsterstellung übrig. Faszinierend. Die fliegen auch zur Not nach Amerika, um sich da auch noch zu zeigen, damit sie noch überhaupt. Sie würden ja mit Jeremy im Bett schlafen, ne? Da ist ja, die kriegen ein Gästezimmer von ihm, wenn sie kommen. Ist 1000 Mikes schon wieder abgestürzt? Oder? Kein Ton auf 1000 Mikes, das kann eigentlich sein. Also da muss bei euch was liegen. Ich habe hier, ne? Die Stunde ist rum und 1000 Mikes zickt rum. War beim letzten Mal auch so immer. Tja, nee, du siehst jetzt, geht's. Woran sagen, also. Achso, wer das denn wieder? Hätte mich gewundert. Ach, Marple. Miss Marple trollt uns. Will uns nicht hören, glaube ich. Ne? Das ist, sie ist noch beleidigt, weil wir aufgehört haben. Da habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht. Okay, völlig sinnvoll wäre es doch, Events generell ohne Punkt durchführen zu lassen. Gedanken, das erzähle ich dir seit 2 Jahren, du. Nein, ich habe mir Gedanken gemacht, warum das Groundspeak nicht macht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, für die ist das einfach kein Problem. In Amerika gibt es das genauso. Es ist einfach für Groundspeak, glaube ich, nicht erwünscht, weil sie mit dieser Vernetzung vor Ort, wenn ich jetzt keinen kenne und das Hobby betreibe, dann ja, könnte ich auch schnell wieder abspringen. Aber wenn ich auf ein Event gehe, wo ich auch noch einen Punkt dazu kriege und könnte mich da im besten Fall vernetzt du dich ja, und das passiert ja auch immer, ja, treffen sich ja immer welche, dann halte ich die Leute natürlich länger am Hobby. Und deswegen wird es nicht abgeschafft. Ob das wirklich so ist, würde ich mich mal interessieren. Also der Gedanke ist klar, den kann ich nachvollziehen, aber ob das wirklich klappt, ich muss mal eben einmal einschauen, weil ich das gerade lese hier, mit dem Handy klappt es nicht, Miss Marple. Miss Marple, wenn das ein Android-Handy ist, kann das nicht klappen, weil das ist auf 1000 Mikes Flash. Und Flash kann Android nicht mehr. Aber mit Android gibt es eine MixLR-App, mit der kannst du das hören. Okay, aber iOS konnte Flash auch noch nicht. Nee, aber bei Android ging das früher. Ja, ja. Und dann konntest du das nochmal nachrüsten, da ging das immer noch. Also 1000 Mikes ist ja auch so ein totes Pferd. Also da schalten die einfach nicht ab. Ich habe mit dem mal auch gemailt. Der sagt, nee, da steckt da nichts rein. Das wirft einfach nichts ab. Das heißt, das lässt da leben, weil es nicht zusammenbricht. Aber das ist der Stand von vor 5 Jahren. Vor 10 Jahren eigentlich fast. Der lässt das irgendwo auf dem Server laufen und fertig. Ja, genau. Und deswegen, da tut sich gar nichts mehr. Und MixLR, die machen ewig alles neu. Und wenn das mal bei uns ausläuft, weiß ich auch nicht, wie wir damit live weitermachen. Weil diesen Affentanzer alle Stunde neu resetten, finde ich auch merkwürdig. Dann bezahle ich lieber was. Na, das hat Feuerwehr sehr gut erkannt. Jetzt sind wir selber in die Falle gegangen. Wenn wir das jetzt sagen und sie das nicht hört, kann sie natürlich auch die Lösung nicht hören. Ja, stimmt. Ja, nee, ja stimmt. Vielen Dank, Feuerwehr. Das, ja, hätte man drauf kommen können. Ja, also ob das so ist, das weiß ich jetzt nicht, aber rein logisch würde ich es auch so machen und ich würde versuchen, da nichts dran zu drehen, weil, also mit den Events, ja, mit Punkten, ja, ja, und Vernetzung, weil man schneidet ja eigentlich selten die Hand ab, die für Einnahmen sorgt. Es, ne? Ist ja, es ist ja auch kein echtes Problem. Ich meine, ist mir doch scheißegal, sollen sie alle hingehen, sollen sie ihren Punkt kriegen, mir sind die Punkte, das glaubt mir sowieso mal keiner, mir waren die Punkte schon immer egal. Mir war doch die ganze Statistik kack egal. Also ich habe, glaube ich, nichts in der Statistik absichtlich gemacht. Das kam über die Jahre von ganz alleine und die hohe Fundzahl kommt alleine durch diesen freien Freitag zustande, Punkt. So. Und für meinen freien Freitag habe ich sogar relativ wenig Funde. Also nach über 10 Jahren 13.000 Funde, also sorry, aber damit bin ich ein kleines, ganz kleines Licht. Selbst damals im Hamburger Bereich schon weit zurückgeschlagen. Es gibt Leute, die machen das heute in der Woche. heute tatsächlich, ja, da ist so schlimm das ist, ey. Aber das sollen sie auch alle machen, das stört mich auch gar nicht. Wenn sie mich dabei in Ruhe lassen, habe ich da kein Problem mit. Aber sie lassen einen ja in Ruhe, denn es heißt ja mal so, du musst die ja nicht machen. Ja, aber trotzdem betrifft mich das, weil diese Powertrail-Scheiße wird dann überall hingeschmissen. Ja, da können wir beim nächsten Mal ja drüber reden. Aber jetzt ja, bei Events klar. Betrifft es dich ja auch, weil du der Grundgedanke des Events ist ja eine Vernetzung oder zumindest über Geocaching-Themen irgendwas zu erreichen, was zu erzählen ja. oder Anfänger heranzuführen, was bei so einem Winke-Winke-Event de facto nicht gegeben ist. Also das war bei dem Token tatsächlich, wo du das gerade sagst, da war tatsächlich eine mit ihrer Tochter, glaube ich, also zwei Frauen, die haben das Hobby vor ganz kurzem angefangen, zwei Monate, wenn es hochkommt. Und die waren dann wirklich da, um, ja, das mit den Token hätten sie nicht begriffen, was das jetzt genau, wie das jetzt funktioniert und was man da machen muss und so. Die haben mir dann so mehr oder weniger erzählt, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, die waren dann auch nach einer halben Stunde weg. Also ich glaube, die waren da so skurril. Die ja. sind echt geflüchtet, ja. Das ist die Frage natürlich auch, nehmen wir mal an, du fängst wirklich so an und ich weiß nicht, waren viele im Tarnklamotten da oder so behangen? Nee, oder? Gar nicht. Also viele okay. von diesen Fröschen und natürlich viele von dem Plastikkram, aber nee, das ging eigentlich. Okay, dann geht das. Aber wenn du von Anfang an so was gemacht hättest, ja. dann gehst du auch. Ich wäre an unserem erstes Event, da waren wir auch so ein bisschen leicht geschockt. Du baust dir ja zu den Nicknames irgendwie so auch ein Bild ja. auf. Das ist immer so. Und dann wird das Bild mit Realität gefüllt und du denkst, oh, ja, ich weiß, was okay. Sieht doch anders aus, als ich erwartet hätte. Ja, und das, naja, also das ist so meine Story zu den Winke-Winke. Hast du das eigentlich mitbekommen? Was wusste ich am Anfang gar nicht, was ich davon halten konnte. Am Anfang dachte ich, blöd, Geocacher zeigen ihren Arbeitsplatz. Die gibt es jetzt zwei Events, noch keine Eventreihe. Was war denn das schon wieder? Fand ich jetzt aber ganz interessant, weil das jetzt nämlich mal drei Geocacher oder ein Team aus drei Leuten gemacht hat, die, darf ich nicht sagen, bei einem Radiosender arbeiten ja. und wo man sich dann vorne trifft und dann hat man mal eine Führung durch einen Radiosender. Für sowas finde ich das toll. Ja, sind wir wieder bei Kirmes, das hat doch mit Cachen nicht, also ja, das ist ja. nett, aber das hat doch, mich fasziniert und das gibt es erst seit 2-3 Jahren, das versucht wird alles. Also so völlig, dieses Müßmannhaus wird mir nie einer erklären können, was das auch nur ansatzweise mit Cachen zu tun hat. Oder also völlig absurden Scheiß. Naja, es läuft alles darauf hinaus, dass man versucht, weil man es so gewohnt ist, sich zu vernetzen. Du kriegst es überall sagt, du musst dich heute vernetzen, sonst kommst du nicht weiter. Du vernetzt dich in sozialen Medien, du vernetzt dich auf Arbeit. Ja, aber das passt doch an im Grundsatz, also ich frage mich mal, habe ich das Hobby damals falsch verstanden? Das passt doch eigentlich nicht mal im Grundsatz zu Geocachen, sondern der Weg ist das hier, ich mache einen Weg, habe Freude am Suchen und an dem Weg. Von anderen Personen kommt in diesem ganzen Konglomerat überhaupt nichts vor. Also ich finde das faszinierend. Nee, so kann man das nennen, aber es wird einfach das gelebte Verhalten in das Hobby übertragen. Und ja, ich glaube, aufhalten wird man es nicht. Nee, um Gottes Willen. Das Müßmannhaus schon wieder. Oh Gott, wenn jemand die Shownotes liest, denkt jeder, wir haben nichts mehr zu erzählen. Alles naja, schon mal da gewesen. Naja, unsere Suchbegriffe, also hast du ja gesehen, Intimpiercing ist die absolute Renner Nummer 1, seitdem dieses Bild da drin ist. Also jeden Tag mindestens einer, der nach Intimpiercing sucht. Das sollten wir noch mit aufnehmen. Interceptor Intimpiercing. Ja, Intimpiercing müssen wir irgendwie noch wieder, das Wort haben wir jetzt schon. So. Wir müssen so ähnliche Worte jetzt noch finden. Ja, Metall durch die Latte gehauen oder so. Was die Leute, die alle suchen im Internet, ist wirklich ja, beeindruckend. Naja, auf jeden Fall. Ich fand es ganz interessant. Hatte mir dann, also ich sag's ganz ehrlich, am Anfang fand ich es nicht so interessant. Was heißt denn jetzt der Satz, ich lasse es raus? Ja. Also er lässt ja. sein Intimpiercing raus? Er hat es schon gefunden, da ist es drin. Der lässt das. Wie, was ist das denn? Es gibt einen Cache damit? Ja. Probingas Intimpiercing. Das wusste ich Intimpiercing. Also irgendwie habe ich heute. Ich kann das nicht Ach, richtig sehen. Nee, ich das auf dieser Seite wieder auf. Nee, das gucken wir uns in den Shownotes nochmal an. Es gibt einen Cache, der hat was mit Intimpiercing. Es gibt auch einen Cache zu unserem Podcast, fällt mir an dem Rande nochmal ein. Die müssen wir irgendwann nochmal machen. Ein Cache zu unserem Podcast? Ja, den hat er vor Jahren gelegt, da sollte ich auch was reinsprechen. Habe ich dann aber nicht mehr gemacht. Warum eigentlich nicht? Der ist noch da, oder was? Der hat das genau da gemacht, als wir mit Marco aufgehört haben. Ach so. Und dann war ich da irgendwann mal, hatte aber wenig Zeit und wir haben den nicht gefunden, weil da hatten wir irgendwas falsch gemacht. Das war ein Ist-Mystery. Also, okay. Und wir waren auf dem Weg nach Arngast und da wollten wir nicht zu spät kommen, weil da musst du ja pünktlich sein, damit du da durchs Watt läufst. Und, aber irgendwann wollte ich den nochmal machen. Der ist irgendwo Richtung Bremen raus. Da müssen wir irgendwann nochmal, da können wir mal einen Podcast vor Ort dann machen. Dann können wir auch da reinsprechen. Dann machen wir eine Folge rein. Ich weiß gar nicht, wo der da ist. Also das kriegen wir schon nochmal hin irgendwann. Ja, Toilettenpapier spricht in jede Dose was rein, ja. Es gibt ja auch Leute, die machen in jede Dose was rein. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Also ich würde mir einfach zusammenfassend wünschen, Events so ein bisschen mehr, also ohne Spiele, also normale Events, ohne Spiele einfach so ein bisschen zusammen sein. Ja, und wahrscheinlich auch so ein bisschen Location basiert. Also sagen wir mal, das, wie heißt das hier, Heiligmorgen? Heiligmorgen. Das ist ja jetzt auch nicht mega toll, aber das lebt durch die Location. Ja. Ja, stimmt. Ne? Und auch die Uhrzeit ist was ausgefallen. Aber sie in Bremerhaven sicher, mehr als einer hat mir gesagt, ist ihm zu langweilig, weil so wenig Programm ist. Wo ich auch dachte, was willst du denn? Stell dich da hin, erzähl. Das war ja gerade das Geile an Bremerhaven, dass es eigentlich einen relativ kleinen Platz gab, wo sich alle trafen. Das heißt, da waren wirklich alle auf dem Haufen. Das fand ich gerade gut. Aber die heutige Generation findet das offensichtlich eher gerade schlecht. Also schwierig, da so ein Zwischending zu finden. Ja, das kannst du auch nicht finden. Zum Beispiel finde ich es auf, ich hänge ja auf Mega auch nicht ständig eigentlich auf dem Gelände ab, sondern wir verziehen uns dann halt in die Stadt mal. Also wir machen jetzt hier nicht mega Caches drumherum. Ja. Ein paar diese Lab-Caches, die es ja irgendwie auch immer noch gibt. Und gucken uns dann die Stadt so ein bisschen an. So, und aber es gibt da ist schon ein Unterschied. Genau das, dafür fahre ich doch nicht auf ein Event. Ich sagte ja so, wir machen das so, dass praktisch das Event, wenn es uns interessiert, wenn uns die Gegend interessiert, uns den Reiseort vorgibt. Ja. Ja. So. Ja, okay, das schon. Bleiben wir jetzt bei Erfurt. Wir waren in Erfurt. Erfurt war wunderschön. Weil Erfurt so wunderschön war, haben wir gesagt, fahren wir nochmal hin, weil es da den Kika-Kanal gibt. Kika gibt es da auf jeden Fall. Weil das schön ist für Krümel. So, jetzt ist da zufällig ein Mega. Also nutzen wir jetzt den Zeitpunkt, okay, klar, um das auch zu nehmen. Und andere fahren dann nur hin wegen dem Mega. Andere fahren hin. Es gibt auch Leute, die sind auf dem Mega die ganze Zeit auf dem Eventgelände. Ich glaube, wir fahren gar nicht hin. Ja, Erfurt ist auch eine schöne Stadt, kann ich dir empfehlen. Also für Caches fahre ich da nicht hin. Da habe ich die Innenstadt-Caches, ich meine, können ja jetzt wieder schon neue sein, aber die waren okay und die habe ich gemacht. Wir sind, wie gesagt, ich habe einfach gemerkt, dass diese großen Events für mich letztendlich, weiß ich nicht, die geben mir nichts. Außerdem, ich mag das mittlerweile, dann sind die alle schon mittlerweile 3 Tage mit Vor-Event, Nach-Event, Haupt-Event und wir hüpfen. Das offiziell ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, das kommt noch dazu, aber das ist alles so übertrieben und ich finde das alles, weiß ich nicht, auch jetzt, ich glaube, was Koblenz, die haben auch schon böse Worte kassiert dafür, dass sie da irgendwie schon im Listing so nach dem Motto, ja, du meldet euch mal an, damit wir mega werden oder so. Also, wenn man es böse ausdrücken wollte, schon um Anmeldung gebettelt haben. Ist also, die hatten nicht böse gemeint, aber so wurde es ihnen unterstellt. Ich habe aber tatsächlich auch das Gefühl, dass diese Events mittlerweile tatsächlich das Problem haben, dass sie gegeneinander kämpfen müssen, weil sie das gar nicht mehr vollkriegen. Also sorry, aber wer einmal auf so einem Mega oder Giga war, der hat vielleicht auch nicht den Drang, auf die nächsten 5 auch noch zu gehen, weil er selbst merkt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben groß langsam. Ja, das ist ja das Thema der Mega-Events. Die Unterschiede zwischen diesen Megas sind einfach marginal. Es ist eine andere Stadt. Ja. Es gibt so welche, wo man sagt, okay, die waren immer gut, die finden da immer statt, aber da nimmt das auch von Mal zu Mal ab. Ja. Ja, also jetzt nichts gegen das Megafon, wenn man da campen möchte und so weiter, aber wenn man jetzt da hinfährt und sagt, hey, das ist jetzt ein Event, ich war da noch nie und ich möchte mal richtig Gas geben, dann wird man da vielleicht eher enttäuscht sein. Also es gibt dann so eine Hardcore-Gruppe, die sich da immer trifft. Ja, das sind immer die gleichen, Und das reicht aber letztendlich nicht, um vielleicht da zu bestehen. Ja? Und deswegen gab es auch die Gigas, um diese Abgrenzung einzuführen zu den Megas. Aber ein Giga ist letztendlich auch nichts Besseres als ein größeres Mega. Ja. Ich sag, man merkt das extrem. Also ich meine, man merkt auch, du sagst es vorhin, man braucht das und das und das. Die Band zum Beispiel, die wollen die alle gar nicht mehr. Das stört nur beim Unterhalten. Das ist wirklich, das fiel mir in Bremerhaven habe ich das ein, zwei Mal, wo ich echt erstaunt war, wo ich dachte, naja, zum Unterhalten war es auch schwierig, weil es echt sehr laut war vor dem ganzen Ding. Du konntest, also als die anfingen, war mit Unterhalten vor. Ich muss mir was für den Magen oben holen. Ich muss jetzt mal eben 5 Minuten allein bleiben. Ja, ich unterhalte mich mal kurz 5 Minuten alleine. Das ist jetzt alleine. Live. Das ist kein Problem. Ich hoffe, du bist nicht ansteckend. Ich fliege demnächst auch noch. Ja, die Band braucht man nicht mehr, sagte er so. Da habe ich aber was anderes gehört auf diesen Megas, dass man, wo abends dann gar keine Veranstaltung mehr war oder irgendwie so ein DJ der guten Laune aufgelegt hat, dass es dann hieß, wir brauchen aber unbedingt doch eine Band. Insofern für mich, für Mega, was funktioniert, wäre tatsächlich eine Band. Diese Spiele, irgendeine Lesung und die Verkaufsstände. Das ist das, was man eigentlich auf Mega so findet. Aber entscheidend ist eigentlich eine schöne Location. Also wir waren zusammen ja auf dem, jetzt habe ich es vergessen, in Zanten. Und da habe ich tatsächlich so eine Führung mitgemacht. Das war schon interessant. Und wenn ich mich an Mega Bremerhaven war keine Führung angeboten. In Koblenz könnte ich mir das auch ganz gut fehlen. Also für mich mega wichtig, auch eine gute Location. Wer das auch mal sehen kann, Team 76 oder 67, weiß ich nicht, hat über das Geocoin-Fest in Eindhoven berichtet. Ich hatte das vorher nur so ein bisschen auf Facebook verfolgt. Jetzt bin ich kein Coiner, aber war ja mega toll und wie sie alle hingefahren sind und wie sie alle wieder zurückgefahren, nur lachende Gesichter. Und dann habe ich mir den Bericht dadurch gelesen und so bombastisch gut war es gar nicht. Mit Band AK Dosenfischer Interceptor, ich bin jetzt kein Dosenfischer-Fan. Ich kenne aber genügend Leute, die, ja vor allen Dingen ältere Leute, die bei den Dosenfischern regelmäßig Tränen in den Augen haben. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht stellt man da einfach mal Bosshaus hin. Da ist ein Lüneburger, der würde abgehen. Oder eine richtige Band, dass man das halt so ein bisschen weg von diesem Geocaching-Zepter macht. Oder macht eine Abendveranstaltung ausflippen meinte ich nicht. Oder macht, Feuerwerk abends. Feuerwerk abends ist auch immer eine schöne Geschichte, um die Leute abends nochmal zu fesseln. Ich finde so ein Mega-Event, wenn es dann in den Abendbereich kommt und man ist noch da und das ist so leicht dunkel und da ist so ein bisschen Feuer, dann hat das irgendwas Intimes und sorgt auch nochmal dafür, dass die Leute vielleicht länger bleiben oder das gut finden. Ich habe gerade mal kurz auf das Geocoin Salzstangen. Ja, ich muss jetzt, diese scheiß Tabletten, die hauen bei mir so richtig durch. Wolltest du nicht? Achso, okay. Ich dachte, du holst dir Tabletten. Ja, ich habe gerade ein bisschen über das Geocoin-Fest in Eindhoven philosophiert. Es gibt ja neben normalen Mega und Giga, gibt es ja noch so Specials, ja? Es ist einmal so ein Geocoin-Fest und dann dieses Earth-Cache-Event. Ja. Und habe dann einfach festgestellt auf Facebook, es war einfach, alle waren zufrieden, alles war toll. Und dann habe ich diesen Bericht von 76, genau, über Eindhoven gelesen und dachte, cool, endlich schreibt mal einer, wie es war. So richtig, so gemischt, ja. Hast du eigentlich was von Costa gehört? Nee, gar nichts. Nee, wundert mich auch. Da hatten wir überlegt, hinzufahren, weil wir ja in Hahnklee hatten meine Eltern jahrelang eine Ferienwohnung rum. Das hätte ich ihm angeboten, da wieder vorbeizugucken. Heike und ich haben da auch geheiratet. Aber als ich dann las, dass es da auch schon wieder, wir suchen den größten Earthcache oder den schönsten und den längsten, und da wusste ich nämlich nicht hin. Ja, kann ich nicht mal ein Event ohne längstes, größtes, weitest machen? Wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt. Heutzutage wahrscheinlich nicht, weil die Leute kommen ja davon. Aber darauf will ich hinaus. So ein Geocoin-Fest oder so ein, wie nannte sich das eigentlich? Earthcache-Event? Ja, irgendwie so. Earthcache, ja, doch Earthcache. Die leben eigentlich nur durch die Bezeichnung. Ja. Ja, also wenn du jetzt noch so ein mega Letterbox irgendwie hinkriegen würdest, würdest du auf dem ersten Teil auch mega viele Besucher haben. Meinst einfach, weil die dann hingehen und sagen, da, ey, ich war nochmal auf so einem etwas anderen Mega-Event, ja, egal okay, was du veranstaltest. Ist es was anderes, ja, ja, stimmt. Interceptor schreibt gerade, abends könnte man auch eine Lasershow machen. Da fällt mir ja, wir machen abends eine Lasershow mit Mario. Das wundert mich sowieso ein bisschen, dass es das noch nicht gegeben hat. Internationales Earthcash-Event. Ja. Irgendwie das vierte. Das ja, gab, muss ja unbedingt international sein. Ja, ja. Da gab es sogar Podcasts, die waren international. Ja, das ist. Also, wir können das Thema mit den Events nicht lösen, aber unserer Meinung. Aber ich trage brav weiter wieder ein, wenn ich auf eins gehe, jetzt in unsere Kalender. Ja. Kann ich mal einstreuen, ne? Auf unserem Google-Kalender. Achso, ich dachte, mich im Logbuch. Nein, ja, das sowieso, aber auf unserem Google-Kalender haben wir ja immer, wenn wir dann auf Events gehen, wo wir dann auch bereit sind, als Podcaster da zu sein, von mir aus, da trage ich das auch ein. Echt? Da bräuchte ich, glaube ich, nochmal die Zugangsdaten. Dann haben die sich nicht verändert. Nennen wir es mal ansprechbar. Nee, da hat sich ja nichts verändert. Okay, dann habe ich den wahrscheinlich doch noch. Ja, da gehe ich von aus. Ja, ansprechbar sind wir auf Events sowieso auch immer. Wir können auch so ein Event rausreißen. Wisst ihr, dafür sind wir ja bekannt. Oh ja. Das heißt, wir machen dann doch nochmal Boulevard. Damit sorgen wir dann dafür, dass das bestimmt alle kommen. Was hast du mir hier noch aufgeschrieben? Caches mit Angel holen? Ja, das ist auch so ein bestes. Ja gut, das ist zwar ein anderes Thema schon, aber das können wir ja schon mal anfangen ein bisschen. Ja, ich glaube, mit Events sind wir so großartig durch. Ich meine, du kannst ja dein Fazit dazu sagen. Ich auch gerade mal zu. Ja, das Fazit, ich gehe auf die Großen einfach nicht mehr. Da habe ich wirklich kein Interesse dran. Das ist mir viel zu langweilig. Ich suche jetzt immer welche, so wie das in Heide wäre ich gerne gegangen, da hätte ich mit dem Motorrad hinfahren können, das war tatsächlich der Grund dafür, bis die Spiele kamen, da wusste ich, gehe ich nicht mehr hin. Und dieses Taumeltoken, das hat mich wirklich mal interessiert, einfach was die Leute an diesen Token finden. Also das war wirklich mal echt so eine Art Lernfahrt, außerdem konnte ich das wieder schön mit der Motorradfahrt verbinden. Also Lauenburg ist jetzt so ein Ding, das noch eine Schlagweite war. Also sowas werde ich mir raussuchen. Ich werde aber keine, also vielleicht gehe ich auch wieder auf irgendeinen Mega-Giga, hast nicht gesehen. Mit dem Interceptor gerade unseren Google-Kalender als Link da drin, ich glaube es nicht. Oh ja, der findet alles. Ja. Nee, also und große weiß ich nicht. Also habe ich mit Heike auch schon gesprochen. Für die ist das sowieso langweilig. Die Mega-Gigas haben auch den Nachteil, dann triffst du die Leute gar nicht alle, die du sonst treffen würdest, weil das da so tierisch verläuft mittlerweile. Genau das Problem hätte ich auch schon in Erfurt. Dann sind das oft noch so Locations, wo ich immer denke, ja, schön, wenn man in der Nähe wohnt oder gerne Auto fährt, aber nicht, wenn ich mit dem Flug kommen will. Da ist dann kein Flughafen, da ist kein Zug, fährt dahin, da fährt gar nichts hin, exakt gesagt. Und zum Beispiel jetzt Koblenz, also zum einen war ich da schon mal zum Event, jetzt frage ich mich, warum soll ich da wieder hinfahren? Das zweite Event wird nicht besser als das erste werden. Und das zweite ist, ich weiß, wie weit das zu fahren ist. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, das ist mir einfach schlicht zu weit. Da hieß es dann, ja, da kann man zwei gleich miteinander verbinden. Ja, ich bin auch der, der gleich auf zwei Megas will, vor allen Dingen. Naja, wir machen da, wie gesagt, unseren Urlaub. Das ist, also wir sind jetzt auch in einer Phase mit Krümels Alter, wo das auch durchaus Sinn macht, ja. Ja, okay. Krümel ist da bespaßt und darum geht es letztendlich auch. Und wir haben die Möglichkeit, welche zu treffen, mit denen wir uns mal kurz unterhalten zu können oder uns, was weiß ich, da hinzusetzen. Und die Stadt zu erkunden. Ja, gut, du fährst also auch, du bist das Autofahren auch mehr gewohnt, sagen wir mal so. Ja, man muss es jetzt auch so sagen. Meine Frau hat ja auch einen Firmenwagen. Das ist natürlich dann auch einfacher, darüber zu überlegen, ja. Naja, also ich werde schon noch mal was besuchen, mit Sicherheit, aber eben nicht mehr so in den großen Mengen, sondern eher echt sehr, sehr gezielte Ausflüge. Und die Kleinen, ich habe mal, es gibt so ein Petutanten-Event in Flensburg. Das machen die wohl einmal im Jahr oder so. Das war das geilste Event, glaube ich, was ich in meinem Leben fast besucht habe. Ernsthaft. Das hatten wir durch Zufall gefunden. Und da sind die, bei dem Mal sind die mit dem, also ich wollte hin, einfach um Blinker und Friese mal wieder zu treffen. Die beiden mag ich heute noch. Für mich sind das auch immer noch eigentlich die Veranstalter des Nordseetaufen-Events. Da Alex war immer nur die Galeonsfigur. Die beiden waren die, die Arbeit gemacht haben, fand ich. Und die wollte ich mal wieder sehen. Und da bin ich hingefahren und dann haben wir da eine Schifffahrt über die Bremer Förde mit so einem alten Dampfschiff gemacht, das unten noch richtig beheizt wurde. Und es war fantastisches Wetter. Es war arschglattes Wasser. Also es war ein Traum, wirklich. Und das ging irgendwie 2 Stunden. Also es war fantastisch. Wirklich so ein gemütliches Event. Das war großartig. Vergleichbar so die erste Nordseetaufe, die es damals mal gab. Die war für mich auch vergleichbar. Die war auch fantastisch. In ihrer gesamten Langweiligkeit im Prinzip. Da sind wir auf eine Hallig gefahren, einmal über die Hallig gelaufen und wieder zurückgefahren. Das war's, die erste Nordseetaufe. Das war exakt alles. Ach nee, zwischendurch hatte ich diese komische Paddlinge da noch geschmissen. Mhm. Ja. Aber in dieser Langweiligkeit war es eben gerade so genial, weil alle hingen zusammen. Du konntest ja nicht weg vom Schiff. Ach, das war großartig. Und umso größer das wurde, umso schlechter fand ich das. Also gar nicht jetzt wegen Veranstalter oder sonst was, sondern einfach irgendwann, die letzte Tour, die ich damit gemacht habe bei der Nordseetaufe, war es, als dann zwei Schiffe wurden. Das ist schlecht. Das ist generell. Ja, vor allen Dingen war es dann plötzlich wichtig, auf welchem Schiff man ist. Also Promi-Schiff oder Fußvolk. Offiziell wurde das so nicht gesagt, aber du merkst es natürlich, alle wollten jetzt auf ein bestimmtes Schiff. Ja, das ist. Da sind wir wieder bei der Selbstdarstellung. Es kann eigentlich gar kein Promi geben in diesem Hobby. Es gibt halt einfach Leute, mit denen du dich gut verstehst oder Leute, mit denen du nicht gut verstehst. Aber dieses Angehimmel. Ja, das finde ich ganz schlimm mit dem Angehimmel, davon ab. So angenehm das manchmal ist, auch wenn wir jetzt gelobt werden, finde ich auch schön, mein Gott. Also es ist Balsam für die Seele, wenn da alle schreiben, macht mal weiter und so. Ganz klar, keine Frage. Aber trotzdem, die wollte ich ja noch alle kennenlernen, da habe ich dann schon mal die Schwierigkeiten mit. Ich bin da echt immer eher der Eremit. Aber Promis gab es schon, wo mir das erste Mal durchaus bewusst wurde, zum Beispiel ist die Dosenfischer damals, das war wichtig für manche, dass die auf ihr Event kommen. Und das stimmte auch. Buxtehude gab es mal ein Riesen-Event, das muss so, ich weiß nicht, sehr früh schon. Und das wäre nie so riesig geworden, wären da nicht plötzlich, erst haben sich Dosenfische angemeldet. Dann kam, glaube ich, noch irgend so ein, zwei von der Statistik her so hochstehende dazu, sowas in der Art. Und das, Buxtehude, glaube ich, hat noch nie so viele Kescher gesehen wie auf dem Event, ohne dass das Event irgendetwas Besonderes gehabt hätte. Sondern das explodierte auch mit durch die Gäste. Das nahm so eine Eigendynamik an. Also dieses Promitum gibt es tatsächlich und gab es auch schon immer. Das muss man echt sagen. Ja, ist auch wichtig. Aber ist häufig so, wie überall im Leben, manchmal ist es halt wichtig, dass man gesehen wird. Ja. Ich finde aber, es tut dem Hobby, es hat überhaupt nichts mehr mit dem Hobby zu tun. Und es tut dem Hobby auch nicht gut. Deswegen unser Wahlspruch, just for fun, not for fame. Ja, ich verstehe sowieso nicht das. Also das mit dem Bewundern verstehe ich dann sowieso nicht. Weil, also egal, was du da machst, ob du besonders viele Funde machst, ja, dann hast du halt die Zeit und steckst die Zeit da rein. Oder ob du also jetzt ich bewundere mich auch immer früh vorm Spiegel. Also. Ja, nee, also mein Spiegel explodiert. Dann immer. Nein, aber auch jetzt auf das Podcast. Ja, mein Gott, was machen wir denn? Wir stellen hier ein Mikro hin, nehmen das auf, was man sowieso quatschen würde und dann wenden wir raus. So, die Leistung ist jetzt doch sehr überschaubar. Ich lobe mich auch gern selber, aber da muss auch was geben. Und ich habe immer gesagt, ich möchte was auch für das Hobby zurückgeben. Ich finde, das haben wir auch getan. Vielleicht hat das nicht jedem gefallen, aber trotzdem, indem wir 2 Jahre Podcast oder was gemacht haben jetzt schon, haben wir ja auch was für die Community getan. Das finde ich schon schön. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist dafür viele hassen gut. Naja, ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied, ob man das braucht, aber gleichzeitig so tut. Ja. Also es gibt ja auch Leute, die sind über so einem Gebirge gelaufen und hatten zufällig 3 Millionen Sponsoranfragen und das war ja einfach alles nur so. Also dann finde ich auch ganz klar raus, Eier auf den Tisch und sagen, hey, so ist es. Und ich finde das mega toll und jeder, der das vorher gemacht hat, hat einfach nicht geschnallt, was da für Möglichkeiten drin sind. Ich muss gerade nur so lachen, weil es gibt ja sogar welche, die waren so berühmt, dass ihnen das zu viel, sind sie zurückgetreten. Für einen Monat. So, jetzt bringen wir das nochmal zum mit deiner Angel, das habe ich nicht verstanden. Ach, das passt so ein bisschen zu Powertrail. Wir haben hier so eine neue Cache-Serie in Umgebung gekriegt, die Buxtehude in Umgebung. Die heißen irgendwie Angeln oder Fisch oder irgendwie so, irgendwas mit Fisch. Der Clou ist eigentlich, die hängen, ich sag mal, zwischen 4 und 6 Meter hoch im Baum. Und du musst dir jetzt überlegen, wie du da rankommst. Klettern geht nicht. Also das ist kein Kletterbaum, da kommst du auch nicht hoch. Also musst du dir halt was zusammenbasteln oder bauen. Finde ich auch ganz witzig, die Idee. Auf 6 Meter was zusammenbauen? Ja. Das fand ich schon mal das Erste, was mich störte. Die 4 Meter habe ich gedacht, das ist okay. Hast eine 3,60 Meter Angel, nimmst du noch eine Leiter mit, kommst da schon ran. Aber die höheren, das mit schätze ich mal so 6 Meter, da habe ich dann auch, also die, okay. Es sind glaube ich 8 Stück, ich habe 6 geschafft und 2 gelassen. Der eine ist original 10 Meter vom Kindergarten entfernt. Ja, man steht da in den Büschen, trotzdem ist 10 Meter entfernt der Kindergarten, wo ich jetzt mit einer 6 Meter Konstruktion, also nee, mitten im Ort. Und der andere, nee, ich habe 3 ausgelassen. Und die anderen beiden, die ich ausgelassen habe, ich stand am Baum, guckte hoch, ich habe den Nacken noch nicht ganz nach hinten gehabt, Freitagmorgen, 9 Uhr, also ich mache sowas dann natürlich freitags, wenn wenig los ist, kam schnell erst der Hundemuggel vorbei und das dann ununterbrochen. So eine Hundelaufstrecke kannst du... Naja, um 8 musst der Hund raus oder um 9. Liest du auch in jedem Log, dass da, glaube ich, nicht einer das machen konnte, ohne dass einer vorbeikommt. Und dieses zum Affen machen, dazu habe ich keine Lust. Aber wie hat er die denn reingekriegt? Dann muss er sich da auch zum Affen gemacht haben. Ja, wahrscheinlich. Und das ist jetzt, das ist ja aber für mich jetzt nicht D5. Ich muss jetzt wieder vorsichtig formulieren, nicht, dass sich wieder einer beleidigt fühlt. Natürlich hat er sich Mühe gegeben, natürlich hat er sich Gedanken gemacht. Punkt 1, den ich nicht verstehe, ist, warum denn mit der 8 Stück gleich? Also wenn nicht davon ein oder zwei liegen, ist es witzig. Beim 8. ist es einfach nur langweilig. Also für meinen Geschmack. Weil es wirklich alle die gleichen sind auch. Also es ist nur die Länge unterschiedlich. Ich hatte halt eine 3,60 Meter Angel mit. Beim ersten habe ich mir irgendwo aus dem Wald tatsächlich einen 3 Meter Baumstamm geholt, den ich gerade noch tragen konnte. Habe die Angel oben rangebunden und habe das damit dann rausgeholt. Alle Fische fliegen hoch, ist es, ne? Ja, genau. Und ansonsten habe ich halt eine Leiter mitgenutzt zusätzlich. Bei dem einen habe ich es dann nicht gemacht, weil es da so knapp wurde, dass ich auf die oberste Stufe hätte müssen. Und ich habe keine Lust für so einen Cache irgendwas zu riskieren. Vor allen Dingen nicht, wenn es der 7. oder 8. der Serie ist. Ja, aber dann, wenn du jetzt hier, oder sind jetzt T5? Das sind alles D5, D wie Dora 5. Das ja, habe ich noch viel weniger verstanden. Einstufung scheint ein großes Problem zu sein bei Quantum Break, aber für mich wäre es doch dann entweder T5, nee, weil du brauchst eine Spezialausrüstung. Ja, aber ich habe in Kassel hat mir, glaube ich, irgendwer, als ich da auf dem Event war, nee, nicht Kassel, aber irgendwo dann nee, in Hessen, irgendwo waren wir auf diesem Event, wo das mit dem Reiten und so war, wo das echt ein witziges Event war, da hat mir irgendwer auch mal erzählt, warum das D5 wäre. Das klang gar nicht so abwegig. Und ich glaube, die war sogar Reviewerin oder es war zumindest eine, die sich da auch mit auskennt. Und das war für mich schon fast nachvollziehbar. Genau, das, jetzt alle Fische fliegen hoch, 2 zum Beispiel. Also genau, einer von 8 Fischen plus Bonus. Bonus ist ja auch immer ganz wichtig. Die mache ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich einfach keine Lust habe, mir alles aufzuschreiben. Ich auch nicht. Es sei denn, es ergibt sich so. Kriegst aber auch Mails nach dem Motto, hey, du hast den Bonus ja nicht gemacht. Du hast dann den besten Cash der Runde verpasst. Ja, ja, wenn es der beste ist, dann pack den nicht in den Bonus. Genau, das schreibe ich dann auch zurück. Tut mir leid, ich mache keine Boni. Ich schreibe meistens schon in das Log tatsächlich rein. Wundere dich bitte nicht, dass ich Boni nicht gemacht habe. Ich mache keine mehr. Das ist mir einfach zu langweilig. Also das Special Tool Required und somit kein T5er mehr. Das muss man sich mir mal bitte erklären. Wieso? Das ist doch jetzt required und somit kein T5. Wieso gerade dann ist es doch T5? Hä? Also das ist jetzt zum Beispiel, den hat er eingestuft als D5 und T2,5. Ja, ich bitte dich, wenn ich mit der Angel und dem zusammengebauten da rankomme, also wenn ich nach dem Motto gehe, dass ich kein Spezialwerkzeug irgendwie nicht zählt oder so, dann wäre es ja so, dass es ein T1 ist. Dann ist es auch kein T2,5. Weil da konnte ich, glaube ich, sogar fast überall mit dem Auto vorfahren. Also keine Ahnung mehr richtig. Also fand ich merkwürdig mit dem D5. Also D hat doch einfach... Guck mal, da steht bei dem Zusatz von Special Tool Required entfällt T5. Wo steht das denn wieder geschrieben? Das schreibt jetzt unser Chat, aber wo steht diese Regel? Das ist mir gar nicht klar. Also wenn es so ist so, dann ist das alles richtig. Dann nehme ich alles zurück. Also da habe ich wieder was gelernt. Aber das mir echt, wusstest du das? Nee, ich wusste das nicht. Ich kenne es, sobald Ausrüstungsgegenstände erforderlich sind, ist es ein T5. Also mit D kannst du doch überhaupt noch. D sagt doch einfach nur etwas aus, um diesen Cache zu entdecken. Hat mal ein wilder Reviewer ausgesagt. Da muss ich tatsächlich mal nächstes Mal, wenn ich einen Reviewer... Ein wilder Reviewer. Wenn wir also das nächste Mal einen Reviewer treffen oder einer hört das hier von den Reviewern, ich kenne da ja welche aus dem Süden der Republik, aus dem wilden, wilden Süden, dann bitte mal einen Kommentar. Ist das tatsächlich so, dass wenn Special Tool Required das Icon ausgewählt ist, dass dann T5 nicht mehr nötig ist? Das würde uns ja mal sehr interessieren. Also er hat das Icon, aber die Icons hat er, glaube ich, auch per Zufall angeklickt, oder was soll das? Das Erste, was ich kriege, ist Infield-Puzzle. Das ist doch kein Infield-Puzzle. Da stehe ich vor dem Baum und soll den da rausholen. Das ist doch kein Puzzle. Hä? Unter 1 Kilometer. Ja, das ist er. Und ein Special-Tool required hat er als Icon gesetzt. Das stimmt. Was sich dann noch nicht erklärt ist, naja gut, man kann das D5 natürlich damit begründen, dass du dir was ausdenken musst. Also mit einer 360 Angel reicht das noch nicht. Also ich habe mir jetzt auf dieser Geocaching Reviewer, gc-reviewer.de, das mal alles so eingegeben. So wie es jetzt 3,5 wäre die Bewertung dieses Caches. Warum? 5 erfordert spezielle Ausrüstung, Fähigkeiten oder Erfahrung. Boot, for Wheel Drive, Kletter- oder Tauchausrüstung etc. Ja. Wenn es anders, weil es sehr gefährlich. Das ist er ja. So. Ja, gut. Wenn du runterfällst. Ja, doch. Ist also sehr gefährlich, übertrieben. Und die Schwierigkeit ist 3, weil anspruchsvoll, ein erfahrener Geocacher wird den Cache als Herausforderung ansehen und könnte ihm einen Großteil des Nachmittags kosten, ihn zu finden. Beziehungsweise 2. Kann man ja auch 2,5. Also das ist ehrlich gesagt Blödsinn, weil es ist D1, weil du stehst davor und siehst ihn da am Baum hängen. Also den zu finden, kostet dich exakt 2 Sekunden. Den zu bergen ist das Problem. Ja gut, dann ist es auf jeden Fall mit D5 schon mal falsch. Ja, ne, das meine ich auch. D auf jeden Fall niedrig. Ich hatte das Gefühl, dass da, ganz ehrlich, ne, auch wenn ich die T-Wertung jetzt dazu sehe, dass da schon wieder irgendwelche Matrices gefüllt werden. Kann, also ich will ihm jetzt auch nichts Böses unterstellen, um Gottes Willen, ich weiß nicht, welchen Gedanken er hatte. Für mich wirkt das nur so, weil D5 macht da für mich überhaupt keinen Sinn. Also die waren alle, also ich habe die alle sehr schnell entdeckt. Das Problem ist tatsächlich, da ranzukommen. So, dann will ich vielleicht noch D2 verstehen, weil ich mir überlegen muss, was bastle ich mir. Aber D5, also da erwarte ich was für mich auf jeden Fall zu schwer ist, alleine. Ja, aber das ist ja das, was ich am was mich jetzt auch vom Geocachen abgehalten hat, als ich in dem Hotel war. Also ich habe wirklich auch einen Monat, ich habe voll Bock Geo wieder mal einen Cache zu finden, ja. Und eigentlich keine Zeit. Wie war das denn? Abends im Hotel, in der Nähe vom Hotel lag noch einer. Und ich habe mir jetzt gesagt, jetzt bist du jetzt hier 400 Kilometer gefahren. Klar, Hotel gerade eingeschickt. Sachen so normal, jetzt könntest du auch mal gehen. D1, T1. So, dann gehe ich zu so einer Brücke hin. Dann denke ich mir noch, D1, T1 wird ja wohl auf der Brücke sein. Ja. Am Geländer irgendwo. Ja. Vielleicht Bücken. Ist aber nicht so. Sondern du musstest so einen Weg runter. Und der Weg war jetzt aber auch nicht, wie soll ich jetzt sagen, nicht gerade. Also man musste sich bei Nässe auf jeden Fall extrem schwierig. Jetzt musste man sich schon auch schon stark festhalten. Für mich sage ich mal D2. Und T auf jeden Fall 3 oder T2. Ja, also T3, aber D1 kannst du wenn es da drunter ist, hätte ich auch gesagt, die D. Also da ist die D-Wertung mir jetzt unwichtig. Also ich gucke sowieso selten auf die D-Wertung. Die interessiert mich nur ab D4, weil dann denke ich, da brauchst du nicht hingehen, da musst du wieder irgendwie Rätsel lösen, da bin ich sowieso zu blöd zu. Das lasse ich dann auch tatsächlich. Der wird einfach noch durchgegangen sein, weil ja T1 heute nur noch mit aber selbst wenn er jetzt 1,5 genommen hätte, würde es nicht passen. Und da glaube ich, dass bei vielen bei uns ja jetzt auch nicht, wir sind jetzt uns ja auch total unsicher, was jetzt Fischerangeln für eine T-Wertung hätte. Für mich ist es einfach ein T5, weil ich dann weiß, wenn das nirgendwo drin steht und da steht irgendwie Special Tool Required, ja, welches von den 3 Millionen Tools, dann sage ich, okay, dann nehme ich meine Magnetangel mit und meinen. Ja. Und komm nicht ran. Ja, die Icons gehen mir sowieso mal so ein bisschen auf den Sack, weil die beachte ich natürlich. Erstmal, ich muss mal einen schönen Gruß an Mrs. Marple. Und dann vermute ich mal, dass Herr Stinger auch nicht weit weg ist. Ich wie gesagt, ich habe das gelesen. Anhand des Textes konntest du dir vorstellen, was da auf dich zukommt. Also es ist jetzt so geheimnisvoll, hat er es nicht gestaltet. Ich verstehe einmal nicht, warum 8-mal gleich. Also ich finde dann auch, eine Herausforderung ist schön, gar keine Frage, aber auch die wird beim 8. Mal am Stück dann natürlich langweilig, wenn man die jetzt Serie macht. Ja, warum ein Owner irgendwas macht, muss man, weiß ich nicht. Das würde ich jetzt mir auch nicht übernehmen, so, um Gottes Willen. Also auch dein Bonus ist seine Sache. Ich hätte den Bonus eh nicht gemacht. Das ist aber gar nicht das Problem. Aber was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist das mit dem D5. Also das fand ich irgendwie sehr seltsam. Wie gesagt, ich hatte dann so, mache ich ihm völlig Unrecht tun, aber mein Gedanke war natürlich, ups, ist da wieder irgendeine Matrix nicht voll geworden oder was? Dann fällt sie doch bitte anders. Das ist zum Beispiel auch was mich betrifft. Meine Matrix war irgendwann voll, ohne dass ich was dafür getan hätte. Ich weiß, dass das mit dem aufkam, mit dem ganzen Matrix-Gesülz. Damals habe ich natürlich auch mal geguckt, wie meine aussieht. Und fiel mir auf, mir fehlten, glaube ich, 2 oder 3 Kombinationen. Dann habe ich geguckt, wo sind die? Und die Dichte ist, glaube ich, 140 Kilometer. Und damit war das für mich erledigt. Also nicht, dass ich das Geld nicht hätte, da hinzufahren, aber ich habe überhaupt keinen Bock, da hinzufahren, nur wegen der Matrix. Das war mir viel zu doof. Und irgendwie ein halbes Jahr später war meine Matrix trotzdem voll, ohne dass ich darauf geachtet hätte. Ja, da ging dieses Gelaber nämlich los mit der Matrix und dann wurden hier überall Caches nur wegen der Matrix so belegt. Das heißt, euer Bescheißen, in Anführungszeichen, betraf mich dann doch. Weißt du, irgendwer wollte für seine Kumpels die Matrix da hin und her biegen Und dann betrifft mich das, weil ich den aus Versehen mitnehme und dann meine Matrix auch so doof aussieht, obwohl ich die gar nicht erfüllt hätte eigentlich. Also ich, dieses Bescheißen, mach das doch im GSAK und dann ist gut. Mein Gott, fake doch gleich richtig die Statistik. Alles andere ist doch sowieso halber Kram. Ich habe mich immer gefragt, wer guckt denn eigentlich die Matrix oder die Fundstatistiken von anderen Geocachern an? Es gibt natürlich Leute. Da gibt es genug. Gut, wenn man sich das als Herausforderung, jetzt verstehe ich nicht. Wenn man sich das als Herausforderung setzt, seine Matrix voll zu bekommen, als Herausforderung für sich selber, weil man jetzt vielleicht schon alles hat oder weil nur noch langweilige Geocaches drumherum liegen, dann versuche ich doch die Herausforderung auch dementsprechend als Herausforderung zu meistern und nicht, indem ich mir jemanden suche, der das irgendwie zurechtbiegt. So sehe ich das. Ja, wenn, weil sonst ist es ja keine Herausforderung. Ja, das würde ich ja auch so vermuten. Aber weil sonst schwimme ich ja einfach nur irgendjemand hinterher und sage, hey, ich habe es jetzt auch. Also ich muss mal eins einstreuen, weil wenn ich es gerade sehe, das wäre ja mal für andere vielleicht auch interessant, ne? Es gibt wohl eine Seite, wie heißt die? wpvision.de. Also wpvision.de. Da geht es dann wohl um Windows Phone, wer mal Probleme hat, hier zuzuhören. Das tote Pferd. Ja, Windows Phone weiß ich immer noch. Ich habe da ehrlich gesagt auch immer noch die Hoffnung, dass da mal der Durchbruch kommt. Also ich fände es schön, Windows auf dem Handy zu haben, muss ich ehrlich sagen. Also wenn das wirklich so funktioniert, dass es unter Windows 10, also dass du die Software durchtauschen kannst. Ja, dann wird das spannend. Das ist jetzt aber ein Forum, meiner Meinung nach. Ja, ach aber so, da kannst du halt auch mal nachlesen, Community, wenn du Probleme hast mit dem Stream oder so, weil ich sehe das jetzt gerade, dass Miss Marple musste was einstellen. Webradio-Stream war das Zauberwort. Also das ist nur mal so, genau, das tote Pferd, sagt der Blackberry-Nutzer. Feuerwehr hat auch immer die richtige Antwort, muss ich sagen. Also wer da mal Probleme hat mit dem Stream, wpvision.de, vielleicht werdet ihr da schon mal fündig, nur mal so zwischendurch eingestreut. Weil zum Stream, da kann ich wenig helfen, also da fehlt mir auch das Know-how. Ich weiß, dass es unter Android 1000 Mics nicht mehr geht, seitdem es keinen Flash mehr gibt. Aber MixLR hat eigentlich für fast alles eine App. Und wir machen ja auch nur noch ab und zu live. Ja? Ja, ab und zu machen wir das auch mal. Aber wir können uns jetzt auch mal ein paar richtig coole Sachen aussuchen, von wo wir sonst so. Ja, jetzt ist natürlich, du hast ja so reingegeben, so tauchen ist natürlich jetzt tauchen im Winter etwas schwieriger, ja. Wird der Ton etwas schwierig, aber man könnte ja mal irgendwo im Lost Place oder mal bei meinem Bäcker in Vettel, da sitze ich immer gerne. Ich habe auch einen schönen Bäcker in Jesteburg. Kann man da essen? Ja, Kuchen, selbstgemachte. Da drin? Ja, ja. Ist das laut oder leise? Das ist ja wirklich. Es ist klein und der hat, es ist ganz interessant, es ist nämlich ein Bäcker mit Schuhladen. Also so ausgewählte Schuhe. Bäcker mit Schuhe? Ja, für Frauen gibt es da Frauen scheinen, wenn sie beim Kaffee sitzen, plötzlich zu sagen, Schuhe gehen ja immer. Schuhe gehen immer, ja, stimmt. Und das ist eigentlich ganz nett da, ja. Aber nach Vettel können wir natürlich auch, ja. Da hätten wir mal was mit Atmo, oder? Ich hatte ja auch geschrieben, dass wir setzen uns bei der S-Bahn. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Naja, S-Bahn, boah. Die Lautstärke könnte problematisch werden, ne? Ja, würde problematisch werden. Da würde ich mich eher hinsetzen auf ein HVV-Fährboot. Stimmt, das wäre auch nochmal eine coole Idee. Dann ist live raus, aber dann nehmen S-Bahn, wir halt eine schöne Konserve. S-Bahn wird auch problematisch, wenn du durch die komischen Bezirke fährst und da so ein Ding da stehen hast. Dann hast du nachher zwei. Naja, ja, das wäre so eine Gedanke, wenn man jetzt mal mit Gästen, weil viele haben auch gesagt, ich fand das ganz interessant mal, dass ich gefragt hatte, was sie von live halten und überhaupt, was wir machen können. Da kam echt, also das fand ich sehr kreativ, was da so teilweise kam. Habe ich mir interessiert durchgelesen. Also erstmal war ich echt überrascht, dass live für eigentlich die wenigsten so richtig wichtig ist. Da gibt es eine kleine Community, die das sehr gut findet. Da gibt es noch eine kleine, die das als Sahnehäubchen ganz nett empfindet. Aber ich hatte eher fast das Gefühl, der Großteil, dem ist Konserve fast lieber. Wobei ihm das jetzt egal ist, was wir heute machen, ist ja für die Konserve, aber eben ohne Chat. Ich sag dir mal, das ist wahrscheinlich so ein Thema, wie soll ich das sagen, wie, lass uns mal kurz E-Commerce, da hörst du seit Jahren Content, Content, Content. Ja, ja. Und in den Podcastern kam irgendwann mal auf, ja, live. Nein, wir waren mit die Ersten, das muss man jetzt auch, da muss mit, nicht die Ersten, aber mit. Beim Geocaching. Ach so, also ja, allgemein, ja, ja, live, ja, live, stimmt, live. Stimmt. Aber wenn du dein eigenes Verhalten mal über Podcasts so siehst, wann hörst du Podcast? Beim Bügeln, beim Autofahren. Ich höre das nie live. Also, also nie live, ja. Ich auch nicht. Also selbst die Podcasts, wo ich wirklich sagen muss, ich bin Fan und da überweise ich auch mal irgendwie so. Ja, ja, ja. Höre ich nie live. Ich bin praktisch da die schweigende Mehrheit. Mach ich auch, absolut. Ich äußere mich auch selten dazu, außer ab und zu auf Twitter sage ich mal irgendwas dazu. Aber ansonsten bin ich da praktisch eine Hörerschaft, die eigentlich für die nicht greifbar ist. Ja, also Kommentare mache ich auch ganz selten, wenn es mir wirklich am Herzen liegt, ja. Ich hatte jetzt so einen Windows-Podcast, wo sie mir ein bisschen zu viel gebasht haben. Da habe ich dann tatsächlich auch mal sachlich runtergeschrieben, Mensch, das könntet ihr ein bisschen lassen. So, das ja, aber sonst sehe ich mich auch so wie du. Nur Konserve und ich habe dann auch nichts vor Ort, wo ich drauf tippen könnte. Auf dem Handy tippe ich nicht gerne, das ist nur zur Notfälle. Und wenn ich es dann gehört habe und abends zu Hause, setze ich mich nicht mehr hin und mache das noch. Ja, und das ist, ich glaube, so die, nicht, dass jetzt alle Geocaching-Podcasts gleich wieder live einstellen, nur weil wir das jetzt hier sagen, aber das ist vielleicht die Falle, in die man als Podcaster dann auch reintappt. Du hast natürlich einen schönen Chat, macht Spaß, sich auch mit dem Chat zu unterhalten. Aber für die wenigsten passt es halt zeitlich rein. Da kannst du, egal wann du bist, senden. Da müsstest du, selbst wenn du abends sendest, der eine schläft schon, der andere guckt einen Film, du kriegst einfach keine Zeit, ja, für jeden passt. Ja, ich weiß, was man. Ich hätte es persönlich jetzt nicht so vermutet, aber die Antwortfrequenz hat mir dann mal drüber mich angeregt, darüber nachzudenken, und das ist meine Schlussfolgerung. Also die Antworten fand ich, wie gesagt, sowieso sehr spannend. Also deswegen machen wir es. Einer ganz am Schluss schrieb es auch, und das brachte es auf den Punkt. Wir werden das ab und zu live, ab und zu Konserve machen. Wir sind jetzt aber dadurch, dass die Erwartung nicht da ist, dass wir immer live machen, natürlich richtig geil flexibel, das finde ich gut. Weil dann können wir uns wirklich mal was anderes ausdenken. Weil live ist draußen immer schwierig gewesen. Das war mir echt zu viel, da jetzt noch einen PC mit zu schleppen und so. Also war mal nett, das auch zu machen, damals da beim Cache zu stehen und so. Aber das ist auf Dauer nervig. Also da finde ich dann eine Konserve besser. Da wäre es tatsächlich gar nicht schlecht, wenn wir für dich auch nochmal ein Headset besorgen. Dann könnten wir mit zwei längeren Kabeln das Gerät, das müssen wir uns dann nochmal überlegen. Weil sonst das Ding immer hin und her reichen ist auch blöd. Beim Gehen kannst du es auch, also schön, wenn auch ein paar Außengeräusche kommen, finde ich selber auch ganz angenehm. So Podcasts, wo mal so ein bisschen andere Geräusche noch drin sind, finde ich gar nicht schlecht. Ich mag das sowieso, wenn das alles, wie gesagt, wenn sie Radio hören sollen, sollen sie NDR2 anstellen, da brauchen sie nicht bei uns hören. Ich sehe mich nicht als Radio, will ich auch nicht werden. Ja, das muss man so sehen. Mir fiel jetzt gerade nochmal was ein zur Selbstdarstellung und so weiter. Du weißt ja, so ein bisschen in dieser Urbex-Szene, so ein bisschen da lang war ich oder bin ich. Oder ja. Wie soll ich jetzt rechtlich, finde ich interessant, sage ich es mal rechtlich so. Früher hat man da halt sehr viel Gebäude fotografiert. Heutzutage, wenn du dir die Fotos so anschaust, sind auch immer sehr viele Personen drauf. Also auch durchaus mit Selfie-Stick auf dem Gebäude. Also auch da kehrt es sich. Es reicht nicht mehr zu zeigen, ja, ich weiß, was du meinst, sondern es reicht, es muss ich mit dem Gebäude sein. Ja, sollen sie machen. Finde ich auch, da viele, sage ich mal, rechtlich problematisch sind, finde ich das eine ganz interessante Entwicklung. Ja, weil ich bringe praktisch den Beweis, selber da gewesen zu sein. Ja, aber ich weiß immer nicht, was wirklich passiert. Also ich hatte heute fast das Glück, dass ich es hätte ausprobieren können. Ich bin auf dem Weg, ich muss ja mein Moped heute in die Werkstatt bringen. Und habe zwei Tradis mir unterwegs rausgesucht. Hat aber, wie immer, Tradis, ich lese die Texte nicht. Und beim zweiten ist Lost Place von RG. Der macht ja immer sehr ausgefallene. Nein, das ist halt ausgefallen. Er macht schon mal sehr besondere Caches. Also so 0815 Tradi finde ich von ihm eigentlich selten. Meistens macht er Klettersachen, aber auch so Lost Places ist da wohl viel bei. Geil, so ein altes Gebäude direkt an der Straße. Also wirklich nicht mal 5 Meter von der Straße weg. Schon ziemlich kaputt innen, aber noch das Haus selber heile und da dann rein. Und ich habe dann lange gesucht, weil ich will jetzt auch nicht spoilern. Wer den machen will, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, Miete, guckt in meinen Account. Ich habe mich heute gelockt. Miete, Wohnen, irgendwas hieß der. Ist echt geil. Das Versteck ist grandios. Also nicht das Versteck, sondern der Ort, wo es versteckt ist. Das Versteck ist Pillepalle, aber wo er versteckt. Du musst dahin, das findest du kaum. Also ich musste einen anrufen. Ich hätte das, und nachdem ich die angerufen habe, hat er mir das gesagt. Dann habe ich das gefunden. Und da war mir auch klar, das hätte ich auch in 3 Tagen nicht gefunden. Okay. Also sagenhaft geil. Und wo war die überhaupt dran? Dass du beinahe. Achso, dann war ich fertig, kam raus. Ich glaube, ich habe nicht direkt davor geparkt. Also macht man ja auch nicht. Ich glaube, mit gerade 50 Meter Gefahr kommt Polizei entgegen. Also kannst du schon mal den Arsch drauf verwenden, dass irgendeiner, der da vorbeigefahren ist, gewohnt hat, die angerufen hat. Die haben mich zwar nicht angehalten, aber wenn ich glaube, 3 Minuten hätte ich länger gebraucht, dann hätte ich mal erleben dürfen, was passiert. Ja. Das war also wirklich Glück, da rauszukommen. Was hättest du dann gesagt? Ich habe gesagt, ich bin pingeln gegangen. Also da wäre mir schon was. Ich habe noch nie irgendeinem, auch Polizei, nicht erzählt, was ich da mache. Die Wasserschutzpolizei hat uns auch mal bei Pixels Cache, wo du in der Elbe auf einen Pfosten rauf musstest, erwischt. Okay, so, der kann, was sagt der? Was machen Sie denn da bitte? Ich sagte, wir wollen da oben raufklettern. Da hat er wohl gedacht, ich will ihn, also der war echt sauer, der war echt voll beleidigt, der Typ. Also er hat wohl gedacht, ich will ihn veralbern oder was? War ja das, was wir wollten. Aber er konnte dann auch nicht lange pöbeln, da war so eine Omi in der Nähe. Die fing dann an, ihn zu beschimpfen, was er uns in Ruhe lassen soll. Sie will sich das angucken. Und was sie das, ob sie nicht irgendwelche Verbrecher zu fangen hätten. Hast du die seine war, Oma mitgebracht? Ich weiß nicht, wer die Frau war. Die waren auf dem Boot. Die guckten uns die ganze Zeit zu. Zwei Rentner. Die hatten ein großes Boot da liegen. Und guckten uns beide die ganze Zeit zu. Die fanden das toll. Ja. Dass wir da mit Kletterzeug, nee, wir hatten der Kletterzeug nicht mehr mit. Wir hatten eine Leiter, so eine Einhängleiter, diese ausklappbaren Dinger da. Oben war ja keine Halterung dran und dann ist Marco in Angelhose diese Leiter hoch. Das sah schon sehr skurril alles aus. Und die wollte das gerne sehen. Die hat die echt bepöbelt. Ob sie nicht Verbrecher zu fangen hätten. Und dann fing Opa auch noch an, dann sind die echt abgehauen, die Wasserschutzpolizei. Das war denen dann echt zu doof. Fand ich grandios. Ja. Naja, also zur Not kannst du immer sagen, ich interessiere mich halt dafür und schieß Fotos. Ja, immer. Ich sag meistens gar nicht viel, weil ich war ja immer ganz. Also, bei Polizei ist ja sowas anderes, aber wenn so andere Leute kommen, sorry, das geht die schlicht nichts an. Ja, es ist immer so eine Sache. Also, ja, hatte ich schon oft erzählt, ich bin 3-mal von Polizei angehalten worden. Es war auch 3-mal so, dass ich es hätte nicht anders erklären können, als ich suche hier einen Geocache. Mhm. Es war auch kein Lost Place, sondern. Und dann hatte sich das auch sofort erledigt für die. Die dachten halt, ich glaube von der Baustelle irgendwas. Deswegen sage ich, also wenn das Polizei ist, sehe ich das auch anders, gar keine Frage. Aber wenn da irgendeiner ankommt, dann kriegt er höflich, ich bin doch nicht mal unhöflich oder pumpig. Ich sage dir einfach, nee, es tut mir leid, aber es geht sie wirklich nichts an. Dann siehst du völliges Entsetzen im Gesicht. Und dann sagst du, und wenn ich es ihnen sagen müsste, müsste ich sie töten. Schon mal die Waffe so ziehen. Dann, meistens gehen die dann auch, aber es gibt doch welche, die, ja, aber dann kann ich auch die Polizei rufen. Ich sage, dann tun sie das doch jetzt bitte, aber können sie mich doch jetzt in Ruhe lassen und dann gehen die auch. Wie dieser Schiedsrichter in Kolumbien, hast du gesehen, die Waffe. Fußball, ich glaube, Kolumbien war es, Fußballspiel, irgendwie gepfiffen, dann kam irgendeiner aufs Foot und dann holt er so die Waffe hin und hat die schon in der Hand und sein Linienrichter musste ihn beruhigen. Das ist natürlich auch gut. Da hättest du bestimmt die restliche Spielzeit auch nicht mehr angesprochen. Gerade. Okay. Bis Marple geht's wieder nicht. Ja. Wir wollten ja heute auch hauptsächlich Events, aber da haben wir, glaube ich, auch alles durch. Ja, wir haben eine Stunde Events, wenn nicht nur mehr. Laternenumzug. Wir wollen, ich hatte auch gelesen, Interceptor fährt tatsächlich später in Urlaub, damit er heute noch die Shownotes machen kann. Okay. Der ist wirklich völlig irre, der Typ. Achso, darf ich ja nicht laut sagen, das hört er ja. Nee, aber ich denke mal, wir wollten jetzt hier auch nicht aufklären, was man mit Events macht oder nicht, sondern einfach, was wir darüber denken. Und ich glaube, das haben wir ganz gut rüberbringen können. Und wenn nicht, ist mir das eigentlich auch egal. Ja. Ich hatte 2 lustige Stunden, das reicht. Mein Magen hat sich auch beruhigt, siehst du. Ablenkung, tat Not. Perfekt. Und von daher, ne, müssen wir uns für nächste Woche, ich schon was, fürs nächste Mal noch ein Thema ausdenken. Wollen wir das mal? Ich sag mal, grob werden wir irgendwie wahrscheinlich einmal im Monat machen. Das kann vielleicht aber auch einmal in 2 Monaten werden oder wir machen 2-mal in einem Monat oder was weiß ich. Wir machen uns gar keine Regeln mehr. So einfach ist das. Ihr müsst einfach warten, bis die nächste Folge kommt. Ja. Ich glaube, das bringt es auch gut auf den Punkt, oder? Ein schöner Schlusssatz. Übrigens war es in Brasilien mit dem Schiri. Dann muss ich nochmal nachgucken. Weltfußball.de ist alles in den Shownotes. Wir machen jetzt. Ach ja, da haben wir ja den richtigen für. Wir machen jetzt live erstmal Ende, wenn ich denn die Maus wieder finde. Ja, wir müssen noch wir bedanken uns für die Live-Zuhörer und für alle, die den Chat gefüllt haben. Also das Freitag 15 Uhr tatsächlich im Chat noch, also nee, ja, ich denke also, gar nicht drüber nach. Und wie gesagt, live wird künftig die Ausnahme sein. Ja. Aber wir freuen uns trotzdem, wenn wir da mal live senden, wenn der Chat sich wieder, guck mal, jetzt sind es nur noch 85. Es geht extrem nach unten. Ja, weißt aber die machen sich jetzt alle warm, weil unsere Zeit wurde ja, wir sind ja nicht nur inhaltlich komplett gut durchkopiert worden, auch unsere Zeit, habe ich gehört, ist ja wegkopiert worden, also auch die wurde sofort belegt. Von daher mussten wir ja so früh machen, weil sonst haben wir ja gar keine Chance, dann hört uns gar keiner. Wir müssen jetzt, Krümel muss zum Laternenumzug, jetzt, genau. Nicht zum Latrinenumzug und deswegen. Die wichtigste. Krümel zieht jetzt in die Latrine um. Achso, du bist ja jetzt komplett umgezogen, ne? Ich bin umgezogen. Ich dachte, Hans steht letztes. Hans steht? Ja, aber Jesteburg hat ein schönes Café. Da war immer. Ich fast bei dir, dann muss ich aber dir fast vorbeigefahren. Ich war in Hans steht, let's cashen. Das machen wir gleich. Wir sagen jetzt live erstmal gut. Tschüss, ne? Zack, den lege ich auf und den lege ich da auf. Was willst du? Ja, ich will beenden. Oh, mach da einfach da. Ach so, jetzt speichert er das Rekordete. Ja, GeoSobo habe ich letztens auch gesehen. Der läuft noch, ne? Ja, GeoSobo? Ach, der wohnt da ja auch irgendwo die Ecke, ja. Ja, war da am Cachen. Ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein alter Herr mit einem so einem Roller? Also so ein moderner Roller. Ach so, ich wollte mal sagen. Und bin da mit dem Auto dran vorbeigefahren, habe natürlich nicht angehalten. Aber ich gesagt, hey, na guck an, da muss ja hier irgendwo auch ein Cache sein, wenn er den gerade macht. Dann der muss ich später mal gucken. Oder in Buchholz wohnt er, glaube ich, ne? Ja, ich war letztens in Hanstedt unterwegs. Da war irgendwie es von Hanstedt nach. Das ist doch neben. Nee, Hanstedt? Was ist Hanstedt oder Salzhausen? Nee, ist so. Das ist, na, Salzhausen ist ein bisschen weiter entfernt. Salzhausen, Emmerlingenhausen ist. Dann war ich Hanstedt einzeln. Ich war von Gahlsdorf nach Salzhausen, ne? Kann das sein? Ist das nebeneinander? Von wo? Von Gahlsdorf nach Salzhausen? Ja, da müsst ihr aber auf der falschen Seite. Nee, mit Fahrrad. Bin ich darum geheizt. Da waren ich habe mir einfach wieder Cash-Runde so im Kreis. Ach so, ja, aber du bist auf der falschen Seite der Autobahn eigentlich. Es gibt aber noch einen Handschnitt bei Uelzen, aber das wäre dann auch ein bisschen weit weg. Nee, Handschnitt war ich dann nochmal einzeln. Dann war das ein anderer Tag. Da hatte ich auch letzt erst gecached. Ja. Da waren auch irgendwie so ein paar Einzelne. Das sind so die ich am Wochenende. Sonntags ist Heike 2 Stunden beim Sport oder 2,5. So, und dann wird es für mich echt problematisch, mal cashen zu fahren, weil so alles mindestens 13 Kilometer jetzt mindestens weg. So. Durch den Elbtunnel schwierig. Dann fahre ich schon eher so Richtung Salzhausen, Gahlsdorf. Da sind immer noch so ein paar. Da sind so ein paar Ecken, da sind ein paar mehr. Also ich finde es ist ein sehr schöner. Man kann nach Munster zum Beispiel, Munster-Soltau in die Gegend. Da liegen ja immer mal ganz, ganz nette und da eignet sich auch eigentlich Hanstedt. In Hanstedt gibt es selber noch genügend, die ich nicht gemacht habe. Munster ist für mich natürlich schon wieder weit, ne? Ja, ich sehe es dann immer so als bisschen als Ausflug. Aber ich muss jetzt erstmal meinen eigenen Cache reparieren, ja. Da ist eine Zwischenstation. Zwischenstation ist. Hast du noch einen Cache? Also unser ist ja auch weg gewesen, ne? Echt? Ja, ist komplett weg. Ja, den wir da gelegt. Nee, da, der letzte hat irgendwie. Bullenherde hat mich angerufen, der war beim Cache, hat gesagt, er findet ihn nicht. Ich sage, das ist ganz einfach, da und da. Dann bin ich dann gleich hin, wo ich erst nach da gewohnt habe, war weg und die Logs irgendwo davor, ja, Feldarbeiter waren hier, aber die haben uns nicht beachtet und nachher vielleicht doch nachgeguckt, aber egal, ist weg. Und dann 3 Tage später ein NM-Log Zwischenstation ist abgefallen. Da habe ich mir gedacht, wie ist denn die Zwischenstation abgefallen? Ja, gut, ich sag mal, rausgebrochen. Muss jetzt nicht derjenige gewesen sein, gehe ich mal davon aus, das passiert immer, kann jeder. Ja, ne? Mein Gott, shit happens. Und jetzt muss ich erstmal da mühsam die Zwischenstation ersetzen. Drei habe ich, glaube noch, offen. Ich habe meinen letzten zugemacht. Also ich hatte hier einen Lost Place in der Wurmsdorf, der war wirklich nett eigentlich. Und selbst da beschwerten sich noch wenige. Das sah so privat aus. Irgendwie überraschend beim Lost Place, du Schmackkopf. Ja. Also ehrlich. Und, ja, wer weiß. Und ist auch nicht schön, die Ecke. Ist ein uralter Garten, da steht noch so ein Surfbrett drin und so, das ist da seit 20 Jahren, ich wohne ja ewig hier. Ey, also beim Lost Place ist nicht schön, da habe ich auch gedacht, was, sag mal. Oh, naja, das ist immer so eine Sache, ich hatte mal in der Nähe von Buchholz einen Lost Place, so, der auch als Lost Place gekennzeichnet war. Das war ein alter Holzschuppen, der zusammengefallen war, also war praktisch nur ein Haufen Holz auf der Erde. Das war natürlich dann nicht schön. Ja. Sag mal, wer ist denn Atombrot? Keine Ahnung. Der meldet sich mit 5 Minuten, nachdem wir aufgehört haben, ein bisschen arg spät an. Ich drücke hier auch mal auf Stopp. Dann sagen wir also auch nochmal unsere Konserve. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr uns immer noch begleitet. Und jetzt haben wir auch 2 Stunden, 5 Minuten rum. Wir haben also relativ kurz für unsere Verhältnisse, aber 2 Stunden haben wir eingehalten. Also, ciao. Du sagst tschüss. Tschüss.